soll heute Abend um eine der neuesten Glanzleistungen des kapitalistischen Weltmarkts gehen, um den Staatsbankrott Argentiniens, wie er zustande gekommen ist und wie die verschiedenen daran beteiligten Agenturen jetzt mit der Lage umgehen, plus ein paar Befunden hinsichtlich dessen, was eigentlich aus dieser Krise zu lernen ist. Da wird vielleicht ein bisschen was anderes rauskommen, als das, was die offiziellen Stellen in dieser Frage vermelden. Was da so ungefähr los ist, erfährt man aus der Presse. Staatsbankrott ist offenbar ein Zustand, der dazu führt, dass in einem Land überhaupt nichts mehr läuft. Banken machen zu, die Leute haben kein Geld mehr, werden entlassen, stehen auf der Straße, können nichts mehr kaufen, verarmen noch mehr als sowieso schon. Medikamente werden knapp, Supermärkte verkaufen gar nichts mehr oder setzen die Preise hoch. Der Staat selber versucht, der Lage Herr zu werden, ist aber offensichtlich auch nicht mit all seiner Gewalt fähig, einen Zustand einer irgendwie funktionierenden Ökonomie wiederherzustellen. Das sind so ungefähr die Mitteilungen, die man aus der Presse entnehmen kann zu dem, was da los ist. Was man auch noch mitserviert bekommt, sind Interpretationen dieser Lage. Die gehen in aller Regel ungefähr so. Ich habe mal eine etwas seriösere rausgesucht aus der Neuen Zürcher, sonst über jeden Zweifel erhaben. Die fällt über die Lage in Argentinien folgendes Urteil. Vor 10 Jahren hat Argentinien schon einen Versuch unternommen, sich aus einer Krise zu befreien. In der ersten Amtszeit von Präsident Menem stabilisierte er die Währung und löste einen Wachstumsschub aus. Er gewann Vertrauen. In seiner zweiten Amtszeit machte er das Erreichte sogleich wieder zunichte. Er verkaufte das Staats- oder Volksvermögen, schließlich war davon praktisch nichts mehr übrig. Er hinterließ einen Schuldenberg. Klare Rahmenbedingungen für unternehmerisches Wirtschaften wurden unter Menems Führung nicht geschaffen. Dafür gedieh in den Schattenzonen des Staatsdschungels von Paragraphen und Ämtern die Günstlingswirtschaft. Big Business konnte unter solchen Umständen mit den nötigen Beziehungen und Schmiergeldern florieren. Man privatisierte und profitierte, es herrschte zu Beginn der 90er Jahre eine eigentliche Goldgräberstimmung. Internationale Finanzkreise waren mit von der Partie. Sie jubelten Menem im Chor zu, dem Inflationsbezwinger und Privatisierer, weltweit und auch in Zürich. Sie bedienten ihn eilfertig mit Krediten. Offensichtliche Mängel und Skandale seiner Amtsführung, insbesondere die allgegenwärtige Korruption und die massive Manipulation der Rechtsprechung, übersahen sie geflissentlich. Heute scheint alles verspielt. Man ist es ja gewohnt, dass Kommunisten Dogmatismus vorgeworfen wird. Aber man muss schon sagen, einen dogmatischeren Blick auf die Ereignisse in Argentinien kann man eigentlich kaum werfen, als den, den man hier von der Neuen Zürcher serviert bekommt. Dogmatisch in dem Sinne, dass die Zeitungsschreiber sich schlicht und einfach weigern, in irgendeiner Weise eine Antwort auf die Frage zu geben, was ist da eigentlich los? Stattdessen nehmen sie das Ergebnis, die Wirtschaftspolitik ist gescheitert, blicken zurück in die Vergangenheit und sagen, das kann nur an einem liegen, der Staat hat alles verkehrt gemacht, die Staatsmacher haben alles vergeigt, weil sie sich nicht an die Prinzipien anständigen Wirtschaftens und Staatsmachens gehalten haben, sondern in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, lauter Fehler, Versagen, halbe Verbrecher. Das ist insofern ein ganz interessantes Urteil, als die Zeitungsnotiz ja selber zu erkennen gibt, dass offenbar vor ein paar knappen Jahren das Urteil über Argentinien von den gleichen Kreisen ganz anders lautete. Hervorragende Wirtschaftspolitik, Liberalisierung, Öffnung der Märkte, genau das, was überall verlangt wird, wurde gemacht. Und das fand allseits Zustimmung. Von dieser Seite ist also eine Antwort auf die Frage, was ist da eigentlich los, nicht zu erhalten, wohl aber eine Antwort auf die Schuldfrage. Und ich werde im Weiteren zeigen, warum diese Art, die Sache zu betrachten, nicht einfach bloß eine Ideologie und ein falsches Urteil ist, sondern inwiefern diese Art, die Sache zu betrachten, sehr passend ist zu dem Programm, das gegenwärtig in und außerhalb von Argentinien an Argentinien abgezogen wird. Eins kann man dieser Zeitungsmeldung allerdings entnehmen, hinsichtlich der Zustände in dem Land, dass dort bankrott gegangen ist. Argentinien ist nicht irgendein afrikanisches Rohstoffland, sondern einer der größten und reichsten Volkswirtschaften Lateinamerikas. Da gibt es alles, was für kapitalistisches Wirtschaften notwendig ist. Banken, Fabriken, eine ausgebildete Arbeiterklasse. Alles also kann man sich denken, was Kapitalisten und Banken sich wünschen, um dort ein Geschäft zu machen. Gleichzeitig erfährt man, all diese bestens für den Kapitalismus hergerichteten Ressourcen sind gegenwärtig unbrauchbar, werden nicht genutzt, und zwar eben wegen dieses Zustands Staatsbankrott. Der Staat hat kein Geld mehr, er kann nicht mehr zahlen, und deswegen liegt die ganze Wirtschaft brach, funktioniert im Land die Wirtschaft nicht mehr. Das ist also der erste Punkt, der zu klären sein wird. Was ist das eigentlich für ein Zustand? Wie hängt es zusammen, dass, wenn der Staat zahlungsunfähig ist, er seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, tatsächlich in der ganzen Ökonomie eines solchen Landes nichts mehr läuft? Das will ich in vier Punkten tun. Im ersten Punkt soll es um die Klärung dessen gehen, was der politökonomische Befund Staatsbankrott eigentlich der Sache nach ist. Der zweite Punkt soll die Frage beantworten, wie konnte es dazu kommen? Wie hat sich Argentinien mit lebhafter Unterstützung der sonstigen Weltwirtschaftsmächte in diese Lage hineingewirtschaftet? Wer war da alles wie daran beteiligt? Im dritten Punkt wird geklärt, wie die jetzige Lage eigentlich vom Staat bewältigt wird, was er da für Maßnahmen ergreift, was von denen zu halten ist. Und der vierte Punkt schließlich will eingehen auf die Rolle, die der IWF, die Internationale Kreditagentur, bei diesem ganzen Theater spielt und wie eigentlich die Rezepte des IWF, so es denn welche gibt, dafür aussehen, wie es dann mit Argentinien weitergehen soll. Also zum Punkt 1, Staatsbankrott, was ist das? Festgestellt wird, der argentinische Staat hat Schulden, 141 Milliarden Dollar sollen es sein. Das ist nun für sich genommen nichts Besonderes, alle Staaten haben Schulden, aber in diesem Fall wird über diese Schulden das Urteil gefällt, sie sind nicht einfach bloß viel, sondern sie sind zu viel, so viel, dass der Staat sie nicht mehr bedienen kann und deswegen erklären muss, diese Schulden sind für ihn nicht mehr mit Zins und Tilgung zu bezahlen. Das Geld, das er bräuchte, um diese Schulden zu bedienen, hat er schlicht und einfach nicht. Also stellt er gegenüber seinen Gläubigern der internationalen Finanzwelt klar, er stellt die Schuldenbedienung ein. Wenn jetzt der argentinische Staat für zahlungsunfähig erklärt wird, dann wird ein Urteil offenkundig revidiert, das es vorher über ihn gegeben hat, nämlich, dass er zahlungsfähig war. So müssen ja die 141 Milliarden Kredite zustande gekommen sein, nämlich als Urteil der Kreditgeber. Diesem Staat kann man guten Gewissens viel Geld leihen. Der ist in der Lage, die mit Zins und Tilgung zurückzuzahlen und die Verleiher auf diese Weise reicher zu machen. Welche Sorte Zahlungsfähigkeit wird also eigentlich beurteilt, wenn jetzt über den gleichen Schuldenberg gesagt wird, der ist zu viel? Oder anders gefragt, Was hat es denn mit den 141 Milliarden auf sich, dass die gerade die Summe ausmachen soll, die nun endgültig nicht mehr zu bedienen gehen? Die Summe für sich kann es nicht sein. Das meinen die Zeitungsschreiber zwar immer, wenn sie auf die Zahl starren und sagen, Mann, ist das viel. Das sagen sie aber nur deswegen, weil eben bei der Summe der Bankrott erklärt worden ist. Das hätten sie bei 120 Milliarden auch schon sagen können, als die Kreditvergabe noch fröhlich weiterging. Solange die Schulden noch nicht Schulden heißen, heißen sie Kredit. Der argentinische Staat hat Kredit aufgenommen für einen ansonsten über jede Kritik erhabenen Zweck. Er wollte eine kapitalistische Wirtschaft auf seinem Territorium mit diesem Geld befördern. Standortpolitik nennt man das bei uns, und nichts anderes als Standortpolitik hat Argentinien mit diesem Geld auch gemacht. Bekommen, auch das ist jedem bekannt, hat Argentinien diesen Kredit von Banken. Auch deren Motiv ist bei dieser Kreditvergabe niemandem ein Geheimnis. Das Geld, was sie da verleihen, soll mit Gewinn zurückfließen. Und in diesem Sinne haben spanische, US-amerikanische, Schweizer Banken, auch Deutsche sind dabei, Argentinien als Anlagesphäre für ihr Geldkapital genutzt. In diesem ersten Schritt werden sich beide Seiten handelseinig und haben auch beide was davon. Die Banken stiften in Argentinien zusätzliche Zahlungsfähigkeit. Der Staat verfügt über Geld, was er sonst nicht gehabt hätte, und kann mit diesem Geld seinen staatlichen Aufgaben nachkommen. Die Banken haben sich eine zusätzliche Gewinnquelle geschaffen, schreiben sich diese Gewinnquelle als Kapital in ihre Bilanzen und sind auf diese Weise automatisch gleich wieder ein Stückchen reicher. Das befindet im ersten Schritt auch alle Welt für gut und nicht schlecht. Noch vor 10 Jahren wurde es als Leistung der argentinischen Wirtschaftspolitik gefeiert, dass Argentinien die Rückkehr in die internationalen Finanzmärkte gelungen sei, wie es damals hieß. In diesem ersten Schritt hält jeder den Kredit für ungefähr so etwas wie eine Dienstleistung, eine Hilfestellung für Argentinien, damit dieser Staat den Aufgaben nachkommen kann, denen er doch nachkommen soll. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass es sich beim Kredit nicht um eine Dienstleistung handelt. Kredit ist ein Rechtsverhältnis und ein ökonomisches Erpressungsverhältnis. Und das ergibt sich schlicht und einfach daraus, dass die Banken, die den Kredit vergeben, diesen mit dem Zweck vergeben, mehr daraus zu machen, dass sie also die Macht, über die sie in der Verfügung über Geld besitzen, ausnutzen, um anderen, die kein Geld haben, mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und deswegen ist ihr Vermehrungsanspruch auch nicht einfach ein frommer Wunsch, sondern ein Rechtstitel. Zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern wird ein Rechtsverhältnis eingerichtet. Und mit ihren Ansprüchen auf Zins bauen die Finanzunternehmen diesen Anspruch, diesen Rechtsanspruch auf Ertrag in die Staatsfinanzen Argentiniens ein. Der Staat muss also zusehen, wie er an die Mittel kommt, um diesen Kredit zu bedienen und zurückzuzahlen. Die ökonomische Berechnung, die ist dabei ganz einfach. Banken, die dieses Geschäft betreiben, gehen einfach davon aus, dass diejenigen, die den Kredit nehmen, schon über die Mittel verfügen werden, um die entsprechenden Zahlungen zum Termin jeweils zu leisten. Das Recht auf Erträge, das sie sich mit dem Kredit sichern, ist also mit einer Spekulation auf die Zukunft verbunden. Das ist bei jedem Kredit so. Und diese Spekulation heißt eben die, dann, wenn der Kredit und die Zinsen fällig sind, wird der Kreditnehmer, der gegenwärtig das Geld nicht hat, was die Bank ihm leiht, schon über das Geld verfügen und es dann bedienen und zurückzahlen können. Der Staat, der den Kredit aufnimmt, macht die gleiche Rechnung andersherum. Er will mit dem Kredit Wachstum des Kapitals der privaten Geldwirtschaft auf seinem Territorium befördern. Da hat er von der Garantie der Eigentumsordnung über die Infrastruktur und das Sozialwesen bekanntlich viel zu tun. Und er geht davon aus, dass seine Aufwendungen, die er da macht, sich auch auszahlen, wenn eben das Kapital wächst und ihm die entsprechenden Einnahmen in die Kassen spült, mit denen er den Kredit dann bedient. Nach der Seite hin ist die nationale Wirtschaft also für den Staat die Quelle seiner Einkünfte. Je besser, je mehr das Kapital wächst, je mehr private Gelderträge die Wirtschaft hervorbringt, desto besser ist der Staat in der Lage, seinen Kredit zu bedienen, desto kreditwürdiger ist er. Wenn diese Rechnung aufgeht von beiden Seiten, dann ist ein Staat zahlungsfähig und dann ist er eben auch kreditwürdig. Dann ist der Kredit, den er schon bekommen hat, wenn er bedient wird, ein Argument für Gläubiger, noch mehr Kredit in diesen erfolgreichen Laden reinzustecken. Dann ist die Eintracht zwischen Finanzkapital auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite überhaupt nicht zu überbieten. Nach der Seite hin belegen die 140 Milliarden Schulden, die Argentinien hat, also dass zwei Rechnungen eine ganze Zeit lang offenbar ziemlich gut aufgegangen sind. Auf jeden Fall die Rechnung derer, die diesen Kredit vergeben haben. Sonst wären die 140 Milliarden ja nicht zustande gekommen. Offenbar ist nach Ihrem Urteil mit diesem Kredit eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich in Argentinien gewirtschaftet worden. Was das heißt, worin dieses erfolgreiche Wirtschaften im Ernst bestanden hat, das wird im zweiten Punkt zu klären sein. Es bleibt aber dabei, Erfolg hin oder her, in dem Maße, wie Argentinien sich verschuldet, sind die zukünftigen Erträge der privaten Geldwirtschaft für den Kredit verpfändet. Es ist so, als ob das Finanzkapital quasi vorweg einen Teil des gesellschaftlichen Geldreichtums, der da erwirtschaftet ist, immer schon qua Rechtstitel in seine Kassen lockt. Mit diesen Zahlungen hat der Staat immerzu zu kalkulieren. Nicht nur in Argentinien ist das so, das ist bei jedem Staat, der sich so die Dienste des Finanzkapitals zunutze macht. Der staatlich aufgenommene Kredit stellt die Wirtschaft also unter die Anforderung, ständig mehr entsprechende Gelderträge herauszuwirtschaften. Das nennt man im populären Wirtschaftsdeutsch Wachstum und das ist ja auch das oberste Ziel aller staatlichen Wirtschaftspolitik. Aber nicht nur das. Die Schulden, die Argentinien in den Bankrott treiben, sind nämlich Schulden in fremder Währung, in Dollar und in Euro. Der argentinische Staat ist gegenüber dem Ausland verschuldet. Er hat Schulden in einer Währung zu bedienen, über die er für sich erstmal gar nicht verfügt. Und wenn diese Schulden steigen und im Verhältnis zu den Erträgen, die der Staat einspielt, immer schlechter zu bedienen sind, dann heißt das eines. Per Kredit hat der argentinische Staat immer mehr auswärtigen Geldreichtum ins Land geholt. Die Erträge, die seine Wirtschaft aus dem Weltmarkt im Geschäft mit außen erwirtschaftet, halten da aber nicht mit. Die wachsende Auslandsverschuldung Argentiniens zeigt also, unterm Strich ist Argentinien durch das Weltmarktgeschäft, was mit diesem Standort betrieben worden ist, immer ärmer geworden. Reicher geworden sind die Banken, die 140 Milliarden vergeben und bedient bekommen haben. Der Staat, der die als Schulden jetzt hat, und zwar als unbedienbarer, ist also in diesem Maßstab entsprechend verarmt. Für ihn, für diesen Staat, bilanzieren sich also 10 Jahre Teilhabe an der Weltwirtschaft in lauter Forderungen statt in Einkünften, mit denen er als Staat weiter erfolgreich wirtschaften könnte. Es ist deswegen auch sachgerecht, dass die auswärtigen Gläubiger diese Schulden in Dollar und Euro verbuchen. Sie stellen nämlich damit klar, was das wirkliche Maß der Forderungen ist, die sie an den argentinischen Staat haben. Das Mehr, das sie da einfordern, ist überhaupt nur eins, wenn es in wertbeständigem, in gutem Geld anfällt. Und offenbar herrscht über die argentinische Währung, den Peso, das Urteil, der erfüllt diese Anforderungen überhaupt nicht. Oder nur insofern, als er eben jederzeit in Dollar und Euro eingetauscht werden kann und die entsprechenden Erträge in diesen guten Währungen zu verdienen erlaubt. Also verbuchen sich die Kreditgeber ihre Forderungen auch gleich in dieser guten Währung und lassen sich gar nicht erst darauf ein, die Frage aufzuwerfen, ob sie denn mit dem argentinischen Geld genauso gut bedient wären. Das ist also in Wahrheit gemeint, wenn festgestellt wird, das argentinische Wachstum reicht für die Schuldenbedienung des Staates nicht hin. Das wahre Maß dieses Wachstums ist eben die Masse weltweit gültigen Geldes, die der eigene Wirtschaftsstandort und dem Staat einspielt. Die reicht bei Argentinien nicht hin, um die Schulden zu rechtfertigen, die der argentinische Staat auf seine nationale Wirtschafts- und Finanzkraft gezogen hat. Das war der Auftrag, den sich der argentinische Staat mit der Kreditaufnahme selbst gestellt hat, und an diesem Auftrag ist er jetzt offenkundig gescheitert. Das ist der Befund Staatsbankrott, der Befund zahlungsunfähig, der ein Verhältnis aufmacht zwischen aufgenommener Verschuldung, eingegangenen Kreditverpflichtungen und Erträgen in guten weltmarktgängigen Geld und feststellt, dieses Verhältnis ist inzwischen ein Missverhältnis. Das eine reicht zur Bedienung des anderen nicht mehr hin. Fragt sich also, wie dieses Urteil eigentlich zustande kommt, wer es fällt, wie es eigentlich zu diesem Befund kommt. Jetzt ist aber Argentinien wirklich endgültig nicht mehr in der Lage, die Schulden zu bedienen, die es in der Zeit davor bedient hat. Ein paar Indizien dafür, wie das vor sich geht, kann man der Presse entnehmen. Aus der Financial Times Deutschland: Die argentinischen Regierungen hatten in den 90er Jahren die Staatsverschuldung rasant in die Höhe getrieben. Wegen einer seit mehr als 3 Jahren andauernden Rezession reichen die Staatseinnahmen aber nicht mehr aus, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Neue Kredite zur Bezahlung der alten konnte Argentinien seit dem vorigen Jahr aber nicht mehr aufnehmen, da niemand mehr bereit war, dem Großschuldner Geld zu leihen. Neue Kredite zur Bedienung der alten konnte Argentinien nicht mehr aufnehmen. Das haben sie also offenbar vorher durchaus gemacht. Sie haben neuen Kredit bekommen von ihren Kreditgebern, für den ausdrücklichen Zweck, die alten Kredite zu bedienen. Und offenbar war es vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch so, dass die Kreditgeber gedacht haben, das ist ein durchaus solides Geschäft. Eine andere Fassung des gleichen Urteils: Das Land hangelt sich von Kredit zu Kredit. Internationale Darlehenszusagen über 39,7 Milliarden Anfang des Jahres erwiesen sich schon bald als unzureichend. Bereits im September musste der Internationale Währungsfonds 8 Milliarden Dollar nachschießen. Auch eine Umschuldung von Krediten über 30 Milliarden Dollar im Juni verschaffte nur vorübergehend Luft. Offenbar ist es also schon so, dass es eine ganze Weile dauert, eine ganze Reihe von Operationen in der Sphäre des Verhandelns zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer gelaufen sind, bevor dann endgültig dieses Urteil zu viel fällt. Und diese Operationen sind für sich immer schon für die Kreditgeber die Frage auf, sollen wir diesen Staat weiterhin zahlungsfähig halten oder nicht? Sie sind es ja, die ihn mit Zahlungsfähigkeit ausgestattet haben, also steht es auch in ihrer Macht, diese Zahlungsfähigkeit zu entziehen. Und genau darüber verhandeln sie, wenn sie die Frage aufwerfen, ist die nächste Umschuldungsrunde, ist die nächste Verlängerungsrunde noch ökonomisch tragbar? Auf diese Weise arbeiten sich die Kreditgeber zu einem neuen Urteil hin bezüglich des Verhältnisses von Quellen des Reichtums, über die der argentinische Staat verfügt, und Schulden, die er gemacht hat. Das neue Urteil ist zum einen eins über die bisherige Kreditvergabe, über die Masse der schon aufgelaufenen Schulden und zum einen erinnernd daran, dass jeder Kredit eine Spekulation ist, ein Urteil über die Zukunft, ein Urteil darüber, inwieweit wird in Zukunft der argentinische Staat in der Lage sein, auch weiterhin diese Kreditbedienung zu leisten. Da spielt das Argument aus dem ersten Zitat Rezession selbstverständlich eine Rolle. Da wird ein Urteil gefällt über die aktuelle Lage der Wirtschaft und gesagt, die ist, von der ist nicht zu erwarten, dass sie in Zukunft diese Schuldenbedienung weiter leistet. So kommen diejenigen, die den Kredit vergeben haben, die sich ihre Rechtstitel auf argentinischen Reichtum mit ihrem Kredit gesichert haben, zu dem Befund, das Verhältnis, was wir mit Argentinien eingerichtet haben, was wir selber gegenüber Argentinien und mit Argentinien gestiftet haben, dieses Verhältnis ist ökonomisch unhaltbar geworden. Das Verhältnis von Quellen, nationalen Quellen des Reichtums und aufgelaufener Schuld ist unserem Urteil nach nicht mehr zu halten, also wird der Kredit gekündigt. Also wird abgerechnet. Und abgerechnet heißt schlicht, Kredite werden nicht verlängert, Staatsschuldtitel werden verkauft, was auch immer Finanzunternehmen mit ihren Schuldforderungen gegenüber Argentinien machen. Und schon stellt sich heraus ein sehr interessantes Ergebnis, dass der ganze Geldreichtum, der dort in Form von verbrieften Forderungen existiert, gar nicht existiert. Er ist eben tatsächlich bloß das, Rechtstitel auf Ertrag, und in dem Moment, wo sich der Ertrag nicht mehr einstellt, ist das Kapital, das dadurch geschaffen worden ist, dass diese Rechtstitel aufgeschrieben worden sind, vernichtet. Das trifft auf der einen Seite den Gläubiger, der diese Schuldtitel bei sich streichen kann. Das trifft aber zuerst und vor allem den Schuldner, dem jetzt der Kredit entzogen ist und der schlicht und einfach damit über die Zahlungsfähigkeit, die er bisher hatte, nicht mehr verfügt. Nun ist Argentinien ja nicht der erste Fall eines solchen Befunds. Dieser Staat kann seine Schulden nicht mehr bedienen. Es kommt aber in diesem Fall von Argentinien eine Besonderheit hinzu, die diesen Fall schon zu etwas weltwirtschaftlich Neuem macht, und zwar der Umstand, dass der IWF, die Internationale Kreditagentur, diesen Befund der Gläubiger, den die erstmal ziehen, zahlungsunfähig, wir verlängern nicht mehr, der diesen Befund beglaubigt. Der IWF ist im Fall von Argentinien nicht, wie er es sonst zu tun pflegte, mit Überbrückungskrediten eingesprungen, hat sichergestellt, dass der Staat seine notwendigen vorübergehenden unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, sondern der IWF hat in diesem Fall gesagt, nein, im Falle von Argentinien nicht. Wohlgemerkt, auch in früheren Fällen war es nicht so, dass der IWF die Abrechnung der Gläubiger gegenüber den Staaten in irgendeiner Weise verhindert hätte. Das ist nicht seine Aufgabe. Das Entziehen von Kredit, das Streichen von Vorschüssen ist erstmal gelaufen und die Aufgabe des IWF in einer solchen Situation besteht darin, sicherzustellen, dass sowas wie eine elementare Geschäftsfähigkeit des Landes gegenüber dem Ausland erhalten bleibt. Genau das hat der IWF in diesem Fall nicht getan. Er hat also mit dem Fall von Argentinien durchaus so etwas wie eine neue Lage geschaffen, die es so bislang, zumindest bei einem so großen Staat wie Argentinien, in der kapitalistischen Weltwirtschaft nicht gegeben hat. Und es wird im letzten Punkt zu klären sein, warum der IWF da so vorgegangen ist, wie dessen Agenten die Sache eigentlich sehen, was eigentlich ihr Urteil über die Lage in Argentinien und in der Weltwirtschaft ist, die sich zu dieser Entscheidung bewogen hat. Jetzt stellt sich heraus, was eigentlich diese Kreditvergabe des Auslands an Argentinien alles bewirkt hat, was eigentlich von der alles abhängig war. Denn die Lage ist ja die, gekündigt wurden Kredite der Citibank, der Chase Manhattan, der Deutschen Bank, schließlich des IWF. Zusammenbrechen tun aber nicht bloß die Kreditnehmer dieser Geschäftspartner im Ausland. Zusammenbrechen tut die ganze innere Geldwirtschaft Argentiniens. Woran man sieht, dass offenbar diese Geldwirtschaft selber, diese innere Geldwirtschaft Argentiniens, von vorn bis hinten eine abhängige Variable dieser äußeren Kreditierung gewesen ist. Warum das so ist, wie so etwas zustande kommt, wird im Weiteren zu klären sein. Aber dass das so ist, das sieht man an den Ergebnissen. Das sieht man daran, dass es ausreicht, dass auswärtige Banken und der IWF sagen, Dollar und Euro kriegt ihr nicht mehr. Und schon ist bis runter zur Sparkassenfiliale kein Institut mehr in der Lage, noch ein einziges Stück Geld rauszurücken. So viel kann man also an den Folgen dieser Kreditverweigerung von außen schon sehen. Offenbar ist Argentinien in der eigentümlichen weltwirtschaftlichen Lage, dass die ganze argentinische Wirtschaft auf Kreditierung von außen beruht. Dass dort überhaupt gar nichts anderes stattfindet ökonomisch, als das, was durch auswärtigen Kredit gestiftet wird, sodass dann, wenn dieser Kredit entzogen wird, auch alles zusammenbricht. Die argentinische Wirtschaft besteht, so gesehen, überhaupt in nichts anderem als in einer nationalen Unterabteilung finanzkapitalistischer Bereicherung. Und wenn die Finanzkapitalisten beschließen, mit ihrer Bereicherung läuft da nichts mehr, dann läuft eben auch in Argentinien nichts mehr, bis runter zum einfachen Lohnarbeiter, der an seine Lohngroschen nicht mehr rankommt. Das ist der tatsächliche harte Befund, wie eigentlich heutzutage kapitalistische Weltwirtschaft geht. Soweit haben sie es sogar in großen reichen Ländern wie Argentinien gebracht. Die Gläubiger und der IWF nehmen diesen Sachverhalt allerdings etwas anders zur Kenntnis. Sie stellen fest, ihr Kredit hat nicht bewirkt, aus Argentinien eine dauerhaft verlässliche Geldquelle für sie zu machen. Und deswegen, sagen sie, ist es in Zukunft für sie auch kein gutes Geschäft, diesem Land weiter Kredit zu geben. Ein ziemlich maßloser Anspruch, den diese Institute da in die Welt setzen. Maßlos, weil es ja schließlich sie selber waren, die mit dem Auftürmen von Kredit auf Kredit die Lage hergestellt haben, in der irgendwann mal der Befund fällig war, Ja, für die Masse reicht es aber nun endgültig nicht mehr. Sie haben ja lauter Ansprüche auf zukünftigen Ertrag in die Welt gesetzt, haben gesagt, na, die müssten doch locker zu bedienen sein und sagen jetzt, ja, das hätten wir uns ja gleich denken können, dass Argentinien das nicht schafft. Verlässliche Geldquellen wollen Sie und machen Sie selber zu riskanten Geldquellen eben darüber, dass Sie diesen maßlosen Anspruch an diese Geldquellen aufrichten, immer dann, wenn es geklappt hat, das zum Anlass zu nehmen, um zu sagen, dann lässt sich doch an dem Land noch mehr verdienen. So wollen Sie natürlich Ihren Befund nicht verstanden haben, wie ich ihn eben zusammengefasst habe. Das ist ein objektiver Inhalt. Die sagen, wir entziehen jetzt Argentinien das Vertrauen. Die haben versagt. Die haben es nicht geschafft, unser Vertrauen, was wir in sie gesetzt haben, zu rechtfertigen. Argentinien ist doch unsere Geldquelle. Wenn sie als solche nicht funktioniert hat, dann muss doch in Argentinien was schiefgelaufen sein. Deswegen fällen sie praktisch über Argentinien das Urteil untauglich als finanzkapitalistische Anlagesphäre. Und das ist die praktische Seite dieses moralischen Unsinns, den ich im ersten Zitat vorgelesen habe. Dieser moralische Unsinn gibt nämlich überhaupt gar nichts anderes wieder als den Standpunkt des Rechts auf Ertrag, den die reichen Geldinstitute und deren politische Hüter aufmachen, wenn sie von Argentinien verlangen, dass es doch diesem Anspruch genügen müsste. Die öffentliche Schelte, die sich die argentinische Politik jetzt zuzieht, zieht sich deshalb eigentlich auf eine ganz schlichte Forderung zusammen. Die Argentinier sollen doch endlich mal einsehen, dass sie über ihre Verhältnisse gewirtschaftet haben. Sie sollen doch endlich mal einsehen, dass sie sich was angemaßt haben in Sachen Kreditaufnahme, von dem doch von vornherein klar hätte sein müssen, dass sie das nie aushalten. Sollen mal bescheiden werden, sich jeden nationalen Anspruch abschminken und sich auf den minderen Status in der Weltwirtschaft einfinden, auf den sie jetzt heruntergerechnet worden sind. Damit bin ich mit meinem ersten Punkt fertig. Ich komme jetzt zu dem zweiten Punkt. Wie konnte es dazu kommen? Es ist ja offenkundig so, dass dieser Zustand, den ich eben zusammenfassend benannt habe, die ganze argentinische Wirtschaft ist überhaupt bloß ein Abkömmling einer finanzkapitalistischen Kreditvergabe. Das ist nicht ein Ausgangspunkt einer Wirtschaftslage ist, sondern dass das ein Resultat ist, und zwar ein Resultat von 20 Jahren kapitalistischer Wirtschaft in Argentinien. Die öffentlichen Kommentare ergehen sich gern in argentinischer Geschichte und sagen, die Argentinier wären schon immer so gewesen, schon im vorigen Jahrhundert hätten sie immer Schulden gemacht und ihr Geld nicht zusammenhalten können. Dagegen muss man mal festhalten, dass der argentinische Staat wirklich nach der Seite hin nichts verkehrt gemacht hat. Er hat alle Maßstäbe und Maßnahmen kapitalistischen Wirtschaftens getreulich befolgt. Er hat sich ihnen unterworfen, hat sie sich zu eigen gemacht, und genau deshalb ist das Ergebnis rausgekommen, was man jetzt vorfindet. Also von wegen Misswirtschaft und daneben benommen, genau umgekehrt, der Gesichtspunkt aus Argentinien soll ein nach kapitalistischen Maßstäben in der Weltwirtschaft reiches Land werden. Dieses politische Ziel, das die argentinischen Regierungen auf ihre Weise nach und nach verfolgt haben, ist der Grund dafür, warum das Ergebnis jetzt so aussieht, wie es aussieht. Dieser Anspruch übrigens gerät auch in der gegenwärtigen Krise überhaupt nicht unter Beschuss. auch in Argentinien nicht. Auch angesichts einer Lage in dem Land, wo ja nun offensichtlich in Gelddingen und mit Geld nichts mehr geht, kommt offenbar die Frage gar nicht auf, welcher Pampas-Cowboy, Landarbeiter oder Kleingewerbetreibende eigentlich was davon hat, wenn sein Land eine mächtige kapitalistische Nation werden will. Gut, was er davon hat, das kriegt er jetzt ja mit. Das Urteil aber, dass das der Grund dafür sei, für die Lage, in der man sich jetzt befindet, stellt sich nicht ein. Das einzige Urteil, dem man begegnet, ist, die Macher haben versagt, es waren die Falschen dran, die haben Kapitalismus nicht ordentlich gemacht. Was haben sie denn gemacht? Ich will kurz auf die Vorgeschichte der aktuellen, also der Wirtschaftspolitik eingehen, die in Argentinien seit Anfang der 90er Jahre gemacht hat, eingehen, weil deren Ergebnis ein bisschen erklärt, zu welchen eigentümlichen Maßnahmen der argentinische Staat zu Beginn dieser sogenannten Liberalisierungsphase Anfang der 90er Jahre ergriffen hat. Der argentinische Staat wollte, wie gesagt, in der kapitalistischen Weltwirtschaft reich und mächtig werden. Und das hat er erstmal so gemacht, wie das jeder Staat macht. Er hat seine Kredithoheit, seine Hoheit über das nationale Geld eingesetzt, um diese kapitalistische Wirtschaft bei sich einzurichten. Hat einen ordentlichen Staatshaushalt gemacht, sich eine Infrastruktur hingestellt, eine kapitalistisch nützliche Arbeiterklasse hervorgebracht. Ein Punkt übrigens, der bestimmten argentinischen Parteien auch heute noch bei bestimmten Leuten den Ruf eingehandelt hat, sie seien links. Bloß weil sie gemeint haben, wenn in Argentinien Kapitalismus sein soll, dann muss man auch ein bisschen was für das Überleben der Arbeiter tun, damit sie überhaupt für kapitalistische Betriebe arbeiten können und nicht gleich vergammeln. Auch in das Programm übrigens sind schon dieses nationale Entwicklungs- und Aufbruchsprogramm Argentiniens sind übrigens schon jede Menge auswärtiger Geldgeber eingestiegen und die waren da auch damals schon gern gesehen. Allerdings nicht so wie heute, sondern so, dass ihnen die Erlaubnis erteilt wurde, nach Maßgabe des staatlichen Wirtschaftsprogramms in den Teilen der Wirtschaft was mitzufinanzieren, mitzuverdienen, wo der argentinische Staat es für seinen Standort, für seine ökonomischen und haushaltsmäßigen Berechnungen für zweckmäßig erachtete. Das ging 10 Jahre so dahin und dann kam ein ähnlicher Befund schon einmal heraus, wie der, der heute gezogen wird. Vor 10 Jahren war es auch schon einmal so, dass befunden wurde, die argentinische Wirtschaft macht nicht genügend Gewinn, um die Staatsschuld zu rechtfertigen, die der Staat auf sie gezogen hat. Die Staatsverschuldung ist ständig gestiegen, der Staat hat ständig neuen Kredit aufgenommen, um den alten zu bedienen, zunächst mal in seiner eigenen Währung und um die Wirtschaft im Laufen zu halten. Und auf diese Weise ist eine gigantische innere Verschuldung zustande gekommen. Die Kapitalisten haben sich ihre Gewinne durch ständige Preiserhöhungen gesichert. Der Staat hat dafür das nötige Geld geliefert. Und das Ergebnis war eine Entwertung der Währung, eine ständig zunehmende Entwertung der Währung. Am Wert des nationalen Geldes hat sich damals gezeigt, dass das wachsende Mehr an Pesos, das der Staat in Umlauf bringt, gar nicht ein wachsendes Wertquantum repräsentiert, das in diesem Land tatsächlich produziert wird. Diesem Sachverhalt hat der argentinische Staat damals gegenüber seinen auswärtigen Gläubigern Rechnung getragen, indem er sie quasi gegen diese Inflation versichert hat, mit exorbitanten Zinsen auf die Schulden, die er aufgenommen hat. Und das hat natürlich das seine zur weiteren Steigerung der Staatsschuld hinzugetan. Gut, irgendwann ist dieses Verhältnis auch damals schon überführt worden in den Befund. Das argentinische Geld ist nichts mehr wert. Es ist nicht nur immer weniger wert, sondern nichts mehr wert. Dieses Urteil haben auch damals schon Kapitalisten innen wie außen vollstreckt. Die einen innen, indem sie ihr Peso-Kapital ins Ausland geschafft haben, also in Dollars in sichere Währung umgetauscht haben, und die auswärtigen Kreditgeber, indem sie genauso wie heute den Kredit gestrichen haben. Der erste Versuch Argentiniens über staatliche Anschubfinanzierung, würde man das bei uns wohl nennen, im Weltvergleich konkurrenzfähig zu werden, hat also nicht hingehauen. Das Land hat immerzu mehr importiert als exportiert. Andere Kapitalstandorte haben an Argentinien mehr verdient als umgekehrt. Es hat sich also herausgestellt, dass die argentinische Wirtschaft den Produktivitätsvergleich auf dem Weltmarkt nicht aushält. Oder eben nur um den Preis, dass der Staat übers Gelddrucken den Kapitalisten ständig ihr Geschäft finanziert. Auch damals also schon war eigentlich alles beieinander für den Befund. Die Teilhabe Argentiniens an der Weltwirtschaft beruht auf fremdem Kredit, beruht auf der Bereitschaft auswärtiger Kreditgeber, dieses Land mit einem Geld auszustatten, das es selber nicht hat. Dieser Befund ist damals durchaus auch gefallen, aber aus ihm ist eine eigentümliche Konsequenz gezogen worden, nämlich nicht die zu sagen, weder von Argentinien noch von den Kreditgebern war das wohl irgendwie ein Programm, was dem Land und schon gerade seinen Bewohnern nicht besonders gut bekommt, sondern das mag ja sein, dass das so nicht geht, Argentinien zu einem nützlichen Mittel weltwirtschaftlicher kapitalistischer Bereicherung zu machen. Das heißt doch aber noch lange nicht, dass es überhaupt nicht geht. Das muss man dann eben anders machen. Dann muss es doch hinzukriegen sein, dass auch in Argentinien sich gutes, kapitalistisch wertbeständiges Geld und nicht bloß wertlose Pesos verdienen lassen. Einerseits haben die Gläubiger bei der damaligen Zahlungskrise Argentiniens ein ganz prinzipielles Misstrauen in den argentinischen Staat bekundet, ihnen ihre Einkünfte zu sichern. Sonst hätten sie den Kredit ja nicht gekündigt. Sie sind also zu dem Ergebnis gekommen, im eigenen Kredit, im eigenen Geld in Peso ist der argentinische Staat nicht kreditwürdig. Dieses Geld will keiner als Mittel seiner Reichtumsaufbewahrung und Sicherung verdienen, sondern eben immer nur als Durchlaufmittel zur Überführung dieser Peso-Erträge in das Geld der großen Geldnation. Andererseits soll dieser Befund kein Hindernis für die Teilhabe Argentiniens an der Weltwirtschaft sein. Und aus diesem doppelten Befund folgt ein Auftrag an den argentinischen Staat, der es sich gewaschen hatte. Und dieser Auftrag hieß, sorg du doch dafür mit deiner Geldpolitik, mit deiner Wirtschaftspolitik, dass unser Misstrauen in den argentinischen Standort hinfällig wird. Dieses Auftrags hat sich der argentinische Staat angenommen, der die Sache nämlich selber ganz genau so gesehen, und hat sich ein neues wirtschaftspolitisches Programm verordnet. Dieses wirtschaftspolitische Programm, die zweite Runde, wenn man so will, hat drei wesentliche Bestandteile, die ich im Folgenden nacheinander erläutern will und wo ich ausführen will, was aus einem solchen Programm eigentlich warum folgt. Erstens, wie es geht, und zweitens, was daraus folgt. Der Ausgangspunkt des Programms heißt, wenn es schon so ist, dass das argentinische Wirtschaften auf Rentenkredit beruht, dann organisieren wir die Teilhabe Argentiniens am Weltmarkt doch auch gleich so, dass das von vornherein die Art und Weise ist, wie man in Argentinien Geld verdient. Und die Methode, mit der der argentinische Staat diesen etwas abenteuerlichen Beschluss in die Welt umgesetzt hat, bestand darin, erstens einen festen Austauschkurs zwischen dem Peso und dem Dollar einzurichten, die sogenannte Dollarbindung, also jedem Interessenten, der in Argentinien Pesos verdient, zu versprechen, für diesen Peso bekommst du jedes Mal von mir garantiert im 1:1 Verhältnis ein Peso, einen Dollar. Zweitens hat der argentinische Staat bei sich einen sogenannten Currency Board eingerichtet, das könnte man am besten wahrscheinlich mit Währungsrat übersetzen. Das ist eine Institution, die dafür zuständig ist, darauf aufzupassen, dass der Staat sich bei seiner Kreditvergabe, bei seiner Emission von Pesos auch immer genau an diese Richtlinie 1:1 hält. Er soll also, zumindest ist das die Idee, nicht mehr Peso in Umlauf bringen, als er tatsächlich durch seine Dollareinkünfte gewährleisten, umtauschen kann. Und drittens hat der argentinische Staat ein umfangreiches sogenanntes Privatisierungsprogramm eingeleitet. Er hat also die ehemals argentinische Staats- oder Halbstaatswirtschaft in Privateigentum überführt und hat die großen internationalen Firmen und Banken eingeladen, nach Argentinien zu kommen und sich in seine Wirtschaft einzukaufen. Erstmal was Allgemeines zu diesem Programm, was seine Eigentümlichkeit ausmacht. Man darf ja den Ausgangspunkt nicht vergessen. Der Ausgangspunkt ist, da hat sich ein ganzer nationaler Kapitalstandort im Weltmarktvergleich als konkurrenzunfähig herausgestellt. Das ist die objektive Sachlage. Zur Kenntnis genommen wird diese Sachlage aber nur in der Art und Weise, dass gesagt wird, der argentinische Staat hat eine falsche Wirtschafts- und Kreditpolitik gemacht. Als Grund für das Scheitern des nationalen Aufbruchsprogramms der Phase 1 wird allen Ernstes behauptet, der Staat sei falsch mit seinem Geld umgegangen. Er habe zu viel davon in Umlauf gebracht. Er habe exorbitante Schulden aufgenommen. Er habe die Schulden für falsche Projekte eingesetzt. Er habe ein zu hohes Lohnniveau garantiert. Protektionismus soll er betrieben haben. Lauter Verbrechen an einer soliden staatlichen Geldwirtschaft. Es ist objektiv gesehen sehr ungerecht, weil ja das zu viel überhaupt nicht das Ergebnis der Kreditvergabe war, sondern das Ergebnis der Tatsache, dass aus dem Kredit eben nicht in entsprechenden Umfang gewinnbringendes Kapital gemacht worden ist. Außerdem ist es auch, wenn man die Vorwürfe schon mal immanent ernst nimmt, sehr zu fragen, ob die auswärtigen Anleger damals überhaupt in den entsprechenden Massen nach Argentinien mit ihrem Geld gegangen wären, wenn es dort eben nicht eine ausgebaute Infrastruktur und eine verfügbare und ausgebildete Arbeiterklasse gegeben hätte. Das interessiert aber bei diesem Befund überhaupt gar nicht, weil ja nur das Ergebnis interessiert und das Ergebnis eben vom Standpunkt der Kreditgeber. Unser gutes Geld ist dabei in die Binsen gegangen. Insofern ist der Umkehrschluss, bisher hat der argentinische Staat mit seinem Geld falsch gewirtschaftet, zu viel davon für sich verbraucht, immer nur an Argentinien und argentinische Bedürfnisse gedacht und nicht an die Bedürfnisse der internationalen Anlegerwelt, sehr sachgerecht. Es handelte sich bei der Interpretation der Krise als falsche Geldpolitik eben gar nicht so sehr um eine falsche Theorie. Das ist nebenbei auch noch, aber das ist gar nicht das Wichtige an ihr. Es ist ein beinharter praktischer Standpunkt, der dort mit dieser falschen Theorie verkündet wird. Und dieser praktische Standpunkt heißt eben so schlicht, jetzt erst recht soll die staatliche Geld- und Wirtschaftspolitik den Erfolg des Kapitals herbeiregieren. So verfolgt die Nation also weiter ihren kapitalistischen Erfolgsweg und sie kriegt, wie man an der Entwicklung der letzten 10 Jahre sehen kann, dafür auch bei den Geldanlegern Zuspruch. Der argentinische Staat also hat kein Geld, aber er will trotzdem Teil der Weltwirtschaft sein. Er macht also das Angebot eines Geldes, das er nicht hat. Das mag einem ja ein wenig abenteuerlich vorkommen, aber das ist genau das, was der argentinische Staat mit der Dollaranbindung gemacht hat. Er hat den auswärtigen Anlegern eine Versicherung angeboten. Sein Geld ist genauso gut wie der Dollar und dafür steht er mit seiner ganzen Staatsgewalt gerade. Diese politische Garantie der Austauschbarkeit stellt er an die Stelle des ökonomischen Beweises, unser Geld ist gutes, weltmarktfähiges Geld, und dieser Beweis ist ja gerade gescheitert. Er dreht also der Sache nach das Verhältnis zwischen der Qualität des nationalen Geldes, Repräsentant von Weltgeld zu sein, und dem Zustandekommen dieser Qualität um. Er sagt, darauf will ich mich gar nicht mehr einlassen, dass das quasi erst herauskommt aus meiner Wirtschaftspolitik, was der Peso letztendlich wert ist. Ich behaupte einfach, qua Staatsdekret, er ist ein Dollar wert, und dann werden wir ja sehen, was passiert. So, auf dieser Basis sollten die Dollarbesitzer wieder Vertrauen fassen und sich darauf einlassen, die argentinische Wirtschaft als Dollarquelle für sich zu benutzen. Und daran war natürlich auch die Hoffnung geknüpft. Darüber wollte der argentinische Staat wieder zu Einnahmen kommen und darüber wollte er natürlich auch den Peso wieder zu einem tauglichen Geld machen. Dieses Projekt hat also die Eigentümlichkeit an sich beides zu sein, erstens eine staatliche Ohnmachtserklärung und zweitens aber ein nationales Selbstbehauptungsprogramm, weil das traut sich ja der argentinische Staat immerhin zu, dass er diese versprochene Gleichung auch wahrmachen kann. Weil es eben beides ist, dieses Programm hat es mit diesem Versprechen auch nicht sein Ende, sondern macht eben diese merkwürdige Einrichtung dieses Currency Board. Der ist sowas wie eine vertrauensbildende Maßnahme, muss man eigentlich sagen, zur Ergänzung der Dollaranbindung. Vertrauensbildende Maßnahme, weil der Staat sich mit dieser Einrichtung verpflichtet, seine ganze Haushaltspolitik, seine ganze Geldpolitik an den Kriterien dieser Dollarbindung zu orientieren. Er verspricht sich immer nur so viel Schulden in seinen Staatshaushalt einzustellen, seiner Zentralbank immer nur so viel Emission von Peso zu erlauben, wie gerade Dollar durch den Außenhandel oder wie auch immer eingespielt worden sind. Die Emission von Peso durch die Zentralbank, die Kreditaufnahme des Staates selber sollen sich also nicht mehr den internen Bedürfnissen, der internen Aufgabenstellung des Staates einerseits beziehungsweise den Bedürfnissen der Wirtschaft nach Kredit verdanken, sondern rein dadurch bestimmt sein, wie viel Ergebnis in Weltmarktgeld bereits durch die Tätigkeit der Wirtschaft vorliegt. Das ist ja alles gut und schön, erfüllt aber objektiv eigentlich bloß den Tatbestand eines kreditpolitischen Gefummels, weil mehr als dass der Staat das auf der einen Seite verspricht und andererseits sagt, und ich mache auch noch eine Institution dazu, die darauf aufpasst, ist mit diesen beiden Sachen praktisch gar nicht geleistet. Deswegen ist der dritte Schritt, die Privatisierung, auch die notwendige Ergänzung dieser beiden Maßnahmen. Mit der Privatisierung kriegt das Programm in den Punkten 1 und 2 nämlich tatsächlich so etwas wie wirkliche materielle Substanz. Mit der Privatisierung bezieht sich der argentinische Staat auf den Widerspruch, den er machen will, damit er an die Dollar kommt, die er braucht, um seine Garantie wahrzumachen, muss er erstmal Dollarbesitzer finden, die bereit sind, diese Dollar in Argentinien anzulegen. Deswegen lockt er sie mit dem Argument ins Land, dass sie in Argentinien Dollar verdienen können. Das ist erstmal die Garantie der Austauschbarkeit. Jeder Peso, den sie verdienen, können sie sofort in Dollar transferieren. Und zwar 1:1. Und zweitens gibt es für dieses Dollarverdienen auch wirkliche brauchbare ökonomische Quellen. Das ist das Projekt der Privatisierung. Der argentinische Staat hat ein Urteil über seine alten Staatsbetriebe gefällt, die er ehemals eingerichtet hat, um elementare Notwendigkeiten einer nationalen kapitalistischen Wirtschaft sich hinzustellen. Er hat ein Urteil über die gefällt und das hieß, als Peso-Kapital taugen sie nichts. Da sind sie immer nur die Quelle von Schulden, da belasten sie den Staatshaushalt, da bringen sie gar nichts ein. Aber wenn man diese maroden, so heißt es dann das schöne Wort dafür, Staatsbetriebe zu Privatunternehmen macht, dann sind sie doch prima Gewinnbringer und Produzenten von kapitalistischem Reichtum, an dem der Staat sich dann bedienen kann. Der kleine Haken ist, dass wenn das staatliche Projekt ist, die Geschäftskonditionen natürlich für die Privaten, die in diese Betriebe einsteigen sollen, auch stimmen müssen. Erstens muss der Preis stimmen, zu dem die auswärtigen Kapitale diese Unternehmen übernehmen dürfen. Allzu viel Schulden sollten möglichst auch nicht mehr auf ihnen lasten. Die übernimmt dann freundlicherweise der Staat in seine Kasse. Und drittens wird diesen Unternehmen auch gleich die Garantie gegeben, dass ihre Einkünfte auf jeden Fall auch durch staatliche Maßnahmen gesichert sind. Das hat sich zum Beispiel bei den Telefongesellschaften in der ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung niedergeschlagen, dass sie ihren Kunden ihre Rechnungen gleich in Dollar stellen dürfen. Auch nach der Seite hin wird also mit der Privatisierung, dieses beschönigende Wort zu benutzen, die Logik des alten Staatsprogramms umgedreht. Der Staat will nicht mehr mit seinem Kredit, mit seiner Kreditvergabe lohnende Anlage aufziehen und auswärtigen Anlegern anbieten, dass sie damit einsteigen dürfen. Umgekehrt, die Dollaranleger sollen selbst entscheiden, was sie für Lohn befinden. Da sollen sie kommen und das so für sich herrichten, dass es sich lohnt. Und alles, was sie nicht haben wollen, ist dann wert, dass es zugrunde geht. Das haben sich US- und europäische Banken und Firmen, genau die sich heutzutage beschweren, nicht zweimal sagen lassen. Und das hat dem argentinischen Staat ein dickes Lob eingetragen. Ein Stück von diesem Lob war ja noch an dem Zitat mitzukriegen, das ich vorhin vorgelesen habe. Gelobt wurde er für das, was mit dem ideologischen Wort Liberalisierung bezeichnet wird. Liberalisierung in dem Zusammenhang heißt eben gar nichts anderes, als dass hier ein Staat ausdrücklich darauf verzichtet, unter dem Gesichtspunkt seiner Bilanz zu kontrollieren und zu definieren, was auswärtige Anleger bei ihm dürfen und was nicht. Genau die Kontrolle und Berechnung, die jeder deutsche Standortpolitiker selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, weil er ja will, dass die Unternehmen in Deutschland für deutsche Steuereinnahmen und deutsche Kreditwürdigkeit wirtschaften, genau dieses Recht auf Kontrolle und Beaufsichtigung ist dem argentinischen Staat nicht gestattet und will er auch nicht mehr, weil für ihn ja das Urteil feststellt, steht, dass er selber eigentlich gar nicht der wirkliche materielle Herr seines Wirtschaftens ist. Zu guter Letzt hat sich dann der IWF noch mit einem Kredit, einen ziemlich großen Kredit hinter dieses Programm gestellt und hat es beglaubigt und damit unterstützt. Und dann ging es los. Worauf hat sich der Staat da festgelegt? Erstens, alle Pesos, die er in Umlauf bringt, tragen nun die Beweispflicht mit sich, dass sie beim Eintritt in die Zirkulation schon Dollar sind. Gemeint war diese Garantie für die Geschäftswelt. Die galt aber natürlich für jeden Peso-Besitzer und weil es so war, hat sich auch der sogenannte Mittelstand, das ist in Argentinien offenbar jeder, der ein festes Einkommen bezieht, ein Dollarkonto auf die Bank gelegt. Es war also so, offenbar so von vornherein, dass der Dollar ein Stück weit richtig im Land als Form der Vermögenssicherung, der Vermögensaufbewahrung auch für die ganz normale Menschheit benutzt wurde. Dieser Beweispflicht trägt der Staat praktisch Rechnung, und zwar so, dass er tatsächlich dafür sorgt, dass die nötigen Dollar vorhanden sind. Und damit verpflichtet er sich tatsächlich zu einer etwas eigentümlichen Art Geldpolitik, nämlich die, dafür zu sorgen, dass die Dollarbestände immer verfügbar sind, von denen er meint, dass sie jetzt gerade nötig wären, um den Kredit in die Welt zu setzen, den er haben will. Diese Dollar kommen einerseits rein durch den Außenhandel, wie gut oder schlecht hat der Staat wenig in der Hand. Deswegen hat der argentinische Staat auch ziemlich bald den Übergang dazu gemacht, seine Außenverschuldung in den Dienst der Garantie seiner Währung zu stellen und sich für die Dollargarantie zu verschulden. Insofern ergibt sich aus der versprochenen Dollargarantie eine neue, etwas eigenartige Quelle von Auslandsverschuldung, die es so in kapitalistischen Wirtschaften vorher auch noch nicht gegeben hat. Gut, auf der Grundlage gibt es in den ersten Jahren ein Wirtschaftswachstum. Alle sind begeistert. Wie das aussah, dazu will ich einfach mal ein paar Kostproben aus diversen Kommentaren vorlesen. Die Produktion im Industriesektor der argentinischen Volkswirtschaft ist zwischen 1990 und 1996 um 30% gestiegen, während gleichzeitig die Anzahl der Beschäftigten in diesem Sektor um ca. 20% abgebaut wurde. Im Großraum Buenos Aires betrug der Anteil der als arm klassifizierten Personen im Mai 1996 ca. 27% gegenüber knapp 17% im Oktober 1993. Diese dürren Zahlen kommentiert der einschlägige Text aus der Welt der Wissenschaft mit dem Hinweis, es sei nun einmal so, dass die Politik der Öffnung und der Dollaranbindung mit gewissen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden ist. So kann man das natürlich auch ausdrücken, dass wenn zwei Sachen miteinander in Konflikt geraten, nämlich die Bedienung der Ansprüche des Finanzkapitals und der Lebensunterhalt der Leute, dann das zweite auf der Strecke zu bleiben hat und nicht das erste. Ähnlich ein Zitat aus El País. Bis 1995 funktionierte das Currency Board System. Die Ausgaben des Staates verminderten sich durch den Verkauf von Unternehmen, während die Einnahmen durch den Fluss des internationalen Kapitals und durch die Privatisierung einen Überschuss brachten. Die Konvertibilität und die Öffnung brachten jedes Jahr neue Investoren. Die Öffnung ohne Restriktionen zerstörte Jahr für Jahr die kleinen, mittleren und großen nationalen Unternehmen. Die Arbeitslosigkeit betrug 89/90 5,4%. 1995 stieg sie auf 14%. Die Auslandsschulden betrugen 60.000 Millionen. Ich weiß nicht, was für eine Einheit sie da benutzen. und stiegen auf 100.000 bis 1995. Was ist da passiert? Erstens, es hat Wachstum stattgefunden. Zweitens, dieses Wachstum, Ziel aller Wirtschaftspolitik, heißt noch lange nicht, dass der argentinische Staat darüber Dollareinnahmen hat. Erstens lassen sich die im Inland wirtschaftenden Auslandskapitale ihre Einkünfte in Dollar auszahlen. Zweitens werden über die Importe aufgrund der Marktöffnung die einheimische Industrie in Grund und Boden konkurriert. Im Ergebnis geht der Boom mit einem wachsenden Abfluss von Dollar einher und nicht mit einer Zunahme des Zuflusses. Es verdienen Private, sowohl Firmen als auch Banken, an Argentinien immer mehr, aber der argentinische Staat erreicht sein Ziel nicht, erstens immer mehr Dollareinnahmen zu erzielen und schon gar nicht das Ziel, irgendwann wieder von der Dollarbindung loszukommen und den Peso selbst wieder als ein taugliches Geld aus eigener Kraft in Wert zu setzen. Die Umkehrung, die er wollte, wieder weg vom Dollar hin zum Peso, hat schlicht und einfach nie stattgefunden. Was aber stattgefunden hat, ist eine gigantische Umverteilung von Reichtum aus Argentinien heraus in die Bilanzen der auswärtigen Kapitalanleger. Was macht der Staat schließlich mit der Peso-Anbindung? Der Sache nach kauft er den Peso aus der fälligen Entwertung, der entfälligen Abwertung raus, die eigentlich beim eingetretenen Sachverhalt, offenbar hält die argentinische Wirtschaft den Produktivitätsvergleich abermals genauso wenig aus wie vorher, die eigentlich alle im Inland wirtschaftenden Kapitale treffen würde, wenn der Peso sich dann gegen den Dollar abwerten würde. Aber diese Abwertung ist ja nun gerade politisch untersagt und verhindert und wird politisch mit immer neuen Dollarzuflüssen organisiert. Und das heißt, dass die Kapitalisten, die es schaffen, gute Geschäfte zu machen, diese Gleichung ein Peso gleich ein Dollar garantiert bekommen und argentinischen Reichtum bei sich verbuchen, während alle anderen pleite gehen und im Land insgesamt die Verarmung zunimmt. Das heißt übrigens interessanterweise im Wirtschaftsdeutsch Inflationsbekämpfung. Inflationsbekämpfung heißt im Klartext, die Preise sind auf hohem Niveau stabil, aber keiner kann sie bezahlen. Je länger dies läuft, desto mehr sieht sich der Staat darauf verwiesen, zur Aufrechterhaltung auch des Geschäfts, das im Land noch erfolgreich läuft, an der Austauschverpflichtung festzuhalten. Er kommt also im Ergebnis verschärft auf seinen Ausgangspunkt zurück. Die Garantie wird immer mehr fällig und nötig. Und die Alternative, auch noch die zu vergraulen, die erfolgreich Dollar verdienen, kommt nicht in Frage. Das wurde nämlich in den letzten Jahren vor dem endgültigen Crash durchaus diskutiert, ob man nicht dann irgendwann mal diese Dollarbindung aufgeben sollte. Und dann hat der argentinische Staat gesagt, das kann er sich nun jetzt endgültig nicht leisten, weil dann würde ja offenbar, dass die Gleichung, die er da behauptet, überhaupt auf keinerlei wirklicher ökonomischer Realität anderer als der seiner politischen Garantie und Sicherstellung beruht. Witzigerweise nehmen das Zeitungskommentare heutzutage so zur Kenntnis, schon wieder in der Logik der richtigen Geldpolitik, kein Zweifel besteht darin, dass Argentinien mit dem harten Wirtschaftsliberalismus anfangs gut gefahren ist. Wie das gut gefahren ist, haben wir ja eben den Zitaten entnehmen können. In den ersten 5 Jahren nach der Dollarisierung wuchs die argentinische Wirtschaft pro Jahr um durchschnittlich 4,8%. Rat und Beistand des IWF haben dem Land damals gut getan. Ja, herzlichen Dank. Das Problem begann 1998, als Argentinien in eine Rezession geriet. Und jetzt zeigte sich das Kernproblem der liberalen Wirtschaftsstrategie: Niemand wusste, wie man aus der Dollarbindung aussteigen konnte. Ja, wie man aus der Dollarbindung aussteigen konnte, hätten sie schon gewusst, dann wären sie halt aus ihr ausgestiegen. Nur dann wäre eben damals schon offenkundig gewesen, dass die Einnahmen, die sie dem Dollar, dem erfolgreich wirtschaftenden Kapital zuschustern über ihre Dollaranbindung, nichts anderes sind als Schulden, die beim Staat anfallen und für die er mit seiner Fähigkeit zur Verschuldung gerade steht. Was also tatsächlich stattgefunden hat, um das nochmal zusammenzufassen, ist eben nichts anderes als eine gewaltige Umverteilung von Reichtum aus Argentinien heraus in die Kassen derjenigen, die an dieser Dollarbindung als Banken und als Unternehmen verdient haben. Und diese Umverteilung ist dann irgendwann mal an ihr gerechtes Ende gekommen, als nämlich diejenigen, die an ihr verdient haben, befunden haben, dass sie offenbar nicht mehr geht. So, diese Lage ist jetzt hergestellt. Im dritten Punkt soll es jetzt darum gehen, die Frage ein wenig zu erörtern, wie wickelt der Staat eigentlich diese Lage ab? Es handelt sich, das dürfte jetzt rausgekommen sein, der Sache nach um so etwas wie einen staatlichen Offenbarungseid, wenn man diese Parallele aus der Privatwirtschaft mal benutzen will. Der Staat gibt offen zu, und zwar sowohl nach außen wie auch nach innen, dass er schlicht und einfach kein Geld mehr hat. Nach außen gibt er das darüber zu, dass er öffentlich bekundet, dass er die Bedienung seiner Auslandsschulden einstellt. Und nach innen gibt er das darüber zu, dass er die Banken zumacht. Vorweg die These. Die Umgangsweise aller Beteiligten und Betroffenen in Argentinien mit dieser Lage zeugt von einem ziemlich unverwüstlichen Willen, an der Geldwirtschaft auch dann noch festzuhalten, wenn sie gerade nicht mehr geht. Diese These will ich zum einen erläutern an dem, was der Staat zurzeit macht, und zum zweiten ein paar unfreundliche Worte zu der Art und Weise sagen, wie sich die Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit auf diese staatlichen Maßnahmen bezieht. Am Donnerstag, am Donnerstag hatte sich der IWF geweigert, die für Dezember geplante Kredittranche von 1,3 Milliarden an Argentinien zu überweisen. Der Fonds reagierte damit auf neueste Schätzungen seiner Experten. Das Land werde das für 2001 vereinbarte Haushaltsdefizit von 6,5 Milliarden Dollar nicht einhalten können. Aus Angst, die Regierung könne die Dollarbindung des Peso aufheben, strömte Argentiniens Bevölkerung in die Bankfilialen. Der staatliche Banco de la Nación deckelte zwar den Verkauf der US-Währung auf 300 Dollar pro Kopf, Tausende kauften aber auf dem Schwarzmarkt Dollar. Seit Mitte Oktober haben Sparer 2,7 Milliarden Dollar Einlagen abgezogen, damit seit Jahresbeginn 14,4 Milliarden. Die privaten Dollarbesitzer kriegen mit, wie es um die Kreditwürdigkeit ihres Staates steht, und ziehen daraus den für sie als Privateigentümer konsequenten Schluss, nämlich sich dann wenigstens ihr Eigentum in Form von Dollars zu sichern. Und damit tragen sie das Ihre dazu bei, dass eben tatsächlich genau das eintritt, was sie befürchten, dass nämlich eben irgendwann mal keine mehr da sind. Der Staat bezieht sich auf diesen Run auf die Banken, den seine Dollar-Eigentümer veranstalten, so, dass er schlicht und einfach beschließt, er macht die Banken zu und rückt kein Geld mehr raus. Und zwar weder Dollar noch Peso. Er kriegt mit, dass seine Bürger seinen Staatsschatz plündern und er weigert sich, weiter Peso in Umlauf zu bringen, weil diese Peso von ihm her gesehen ja lauter neue Anweisungen auf Dollar sind. Das ist übrigens witzigerweise die Art und Weise, wie er zunächst mal an der Gleichung Dollar-Peso festhält. Er setzt sie nicht außer Kraft, sondern er sagt im ersten Schritt, sie gilt weiter, aber nur dann, wenn ich niemandem erlaube, sie wahrzumachen. Das ist dieser auch hier bekannt gewordene Corralito, die Beschränkung oder Verhinderung des Zugangs von Bürgern zu ihren Konten, um, das war zumindest der erste Schritt, sowas wie einen letzten Rest von Staatsschatz in Dollars für die weitere Aufrechterhaltung des Außenverkehrs zu sichern. Im Folgenden wird dann der Peso abgewertet und die Bindung Dollar-Peso aufgehoben und diverse Verfahren eingeleitet, mit der verschiedene Geldeigentümer entweder in der Form von Schuldnern oder Gläubigern ihr Eigentum auf das neue Wertverhältnis umrechnen dürfen. Was der Staat da macht, ist eine gigantische Enteignungsaktion. Er setzt eben praktisch mit diesen Maßnahmen gegenüber den verschiedenen großen und kleinen Geldbesitzern in seinem Land durch, dass, weil er kein Geld mehr hat, sie auch keins mehr haben. Er bekennt sich auf diese Weise dazu, dass der gesamte Reichtum, den die Privaten auf ihren Konten haben und in ihren Bilanzen stehen haben, dass es deswegen keiner mehr ist, weil das Geld nicht mehr existiert, in dem sich dieser Reichtum bilanziert. Genau so will der Staat aber sicherstellen, dass die Geldordnung aufrechterhalten bleibt. Alles, was im Land an sachlichem Reichtum existiert, alle Zugangsweisen zu Mitteln des Lebens, sollen weiter über Geld laufen. Alles wird als Eigentum neu verbucht, alles wird als Eigentum neu berechnet, und zwar völlig gleichgültig dagegen, dass nichts davon gegenwärtig in irgendeiner Weise als tatsächliches Mittel des an Geld herankommens und Geldverdienens taugt. Es hält ihn überhaupt nicht davon ab, zu sagen, das mag ja im Moment schon so sein, das ändert doch aber an der Qualität dieser Bestandteile des Produzierens und Konsumierens überhaupt nur wegen Geld und für Geld da zu sein, überhaupt nichts. Deswegen kann man zwar einerseits sagen, irgendwie ist es ökonomisch ein wenig widersinnig, festzustellen, dass mit dem Entzug der Kreditwürdigkeit in Dollar auch der Peso nichts mehr wert ist, dass man dieser Lage ja gar nicht dadurch beikommen kann im ökonomisch ernsten Sinne, dass man dann eben sagt, na gut, dann ist er eben nicht mehr 1:1, sondern 1:4 wert. Das ist, wenn man es mal von der ökonomischen Wirksamkeit her betrachtet, das etwas Absurde an dieser Maßnahme. Es scheint mir aber gar nicht so sehr der Witz an ihr zu sein, sondern der Witz an ihr zu sein, scheint mir eben genau das zu sein, was ich eben gesagt habe, dass nämlich mit dieser Art des Umgangs mit der Lage der Staat seinen Willen und sein Interesse bekundet, dass weiterhin das Geld in irgendeiner Weise das Maß und das Kriterium für alles sein und bleiben soll, was im Land an Produktion und Konsumtion passiert. Er benutzt seine Gewalt konsequent zur Rettung der Geldordnung und denkt gar nicht daran, und übrigens auch dafür ist der argentinische Staat schwer gelobt worden, in irgendeiner Weise Übergänge zu machen auf notstandsmäßige Volksversorgung, Requirierung von irgendwelchen Mitteln für die Produktion und Konsumtion der Leute. Auf die Idee kommt er deswegen eben nicht, weil er auf dem durchgesetzten Standpunkt steht, dass ohne Geld und gegen Geld ohnehin nichts geht und dass, wenn das Geld nicht geht, man dann eben zuschauen muss, dass man ein solches wieder bekommt. Das höchste der Gefühle, was es an der Stelle gibt, sind ein paar Vorschriften an Eigentümer und Produzenten und Supermärkte, dass sie die Preise nicht allzu sehr in die Höhe setzen sollen. Aber dass die Eigentümer von verkäuflichen Waren das zunächst mal tun, also versuchen, die Lage für sich auszunutzen und ihr Eigentum gegen die Entwertung zu sichern, das findet er ganz selbstverständlich und gegen dieses Prinzip will er auch nichts einwenden. Die Bürger reagieren auf diese staatlichen Maßnahmen sehr kongenial. Sie werden aufständisch durchaus gegen ihre Hoheit, aber eben bloß mit dem Standpunkt, dass sie ihr Eigentum auch dann noch gerettet haben wollen, wenn es offenkundig nicht mehr da ist. Kapitalisten, Kleinunternehmen kaufen und verkaufen nichts mehr. Angeblich werden auch schon Medikamente knapp. Das geht alles in Ordnung. So geht eben ein privater Eigentümer mit seinen Mitteln des Geldverdienens um, wenn mit denen kein Geld mehr zu verdienen ist. Lieber schmeißt er sie weg, als dass er sie freiwillig irgendwie unter die Leute bringt. Und dann kommt eben auch noch der kleine Mann daher und protestiert jeden Tag lautstark dagegen, dass ihm seine angesparten Geldhaufen vom Staat weggenommen worden sind. Das ist ja auch tatsächlich der Fall. Als wären die dadurch wieder herzukriegen, dass der Staat einfach ein Dekret erlässt und sagt, es gibt sie wieder. Darüber kommt der Zustand zustande, der dann etwas euphemistisch Zusammenbrechen der Zirkulation genannt wird. Ernst genommen bricht da eigentlich nichts zusammen, sondern jeder, der ein Geld hat oder ein Mittel des Geldverdienens hat, hält es fest, gibt es nicht raus. Und dieser Umgang der verschiedenen Agenten des kapitalistischen Wirtschaftens mit den verschiedenen Bestandteilen des gesellschaftlichen Reichtums führt dann eben dazu, dass nichts mehr läuft. Das Geld erfüllt nur noch die negative Funktion der Trennung von Konsument und Produzent. Die erfüllt es zwar in jedem Tauschakt sonst auch, aber jetzt ist es eben bloß auf die Funktion dieser Trennung reduziert und deswegen funktioniert es eben auch als Geld nicht mehr. Insofern kann man quasi am Endpunkt dessen, was im Kapitalismus Krise heißt, in Argentinien studieren, wozu es eine Produktionsweise bringt, die alles und jedes nur unter dem Gesichtspunkt der Vermehrung von Privateigentum, der Aneignung von privatem Geldreichtum in die Welt setzt. Nach der Seite hin ist Argentinien dann doch wieder bloß ein Fall, nämlich ein Fall für die Rücksichtslosigkeit, mit der kapitalistisches Geldverdienen mit seinen Mitteln verfährt. Alle materiellen Mittel sind fürs Geldverdienen eingerichtet und hergerichtet. Und weil das so ist, kommt es dann glatt in der modernen Weltwirtschaft dazu, dass ganze Volkswirtschaften den Bach runtergehen, weil dieser Maßstab an ihnen exekutiert wird und festgestellt wird, dafür taugen sie nicht mehr. Vernichtung von Reichtum, Zerstörung von Produktionspotenzen, Verschwendung von allen möglichen Bestandteilen des sachlichen Reichtums gehören eben dort notwendig dazu, wo diese ganzen sachlichen Mittel des Produzierens überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Tauglichkeit für Geldvermehrung in die Welt kommen und benutzt werden. Dass dieses Prinzip im modernen Kapitalismus ganze nationale Volkswirtschaften trifft, dass also dieser Fall von Krise sich eben nicht so abspielt, dass in einer Wirtschaft alles Mögliche kaputt geht, aber die Wirtschaft als solche irgendwie weitergeht, dass das ganze nationale Volkswirtschaften trifft, das liegt eben an dem, was ich am Ende des ersten Punkts bereits zusammengefasst habe. Alle Abteilungen der argentinischen Wirtschaft sind zusammengefasst als Teile eines nationalen Geldverdienens, und als Teile dieses nationalen Geldverdienens werden sie haftbar gemacht für die Erträge, die die Nation insgesamt aus dem Weltmarkt herausspielen kann. Und weil das so ist, deswegen ist es auch vollkommen egal, wie produktiv oder unproduktiv, wie kapitalistisch leistungsfähig oder nicht leistungsfähig der ein oder andere Betrieb in Argentinien jetzt ist. Weil er ist ja Bestandteil dieser nationalen Wirtschaft, die ist insgesamt unfähig, der Nation einen Überschuss in Weltgeld einzuspielen. Und deswegen ist eben jede Unterabteilung dieser Wirtschaft mit betroffen, als eine, bei der auch nichts mehr läuft, weil sie weder nach innen noch nach außen Geld verdienen kann. Der Kredit ist die zur Exekution dieses Befundes passende und notwendige Instanz, weil der Kredit ja genau diesen Standpunkt exekutiert. Geld pur, abstrakt, als Summe soll mehr werden, gleichgültig wodurch. Und diese Gleichgültigkeit wodurch, Hauptsache der Ertrag kommt rein, die macht sich ja nun gerade ganz brutal dort geltend, wo der Kredit gleich an eine ganze Nation geht und die Nation als Ganze dafür haftbar gemacht wird, dass dieses Geldkapital einen Überschuss einfährt. Es gibt einen sehr bedauerlichen Ertrag. Also abgesehen von allem, was sowieso schon ziemlich übel ist, gibt es noch einen zusätzlichen, sehr bedauerlichen Ertrag von zwei Runden argentinischen Kapitalismus. Und das ist der, dass sich in Argentinien auch angesichts einer solchen Krise offenbar niemand auf den Standpunkt stellen mag, dass irgendwie Kapitalismus nicht das Gelbe vom Ei ist. Stattdessen halten alle auf ihre Weise daran fest, dass irgendwie in Argentinien doch mit Geld wieder was laufen soll. Und weil das so ist, ist Argentinien auch für die andere Seite dieses Verhältnisses, nämlich die internationalen Kreditgeber, der IWF und seine Mitglieder, auch ein so nach der Seite hin politisch noch relativ leicht zu handhabender Fall. Ich komme damit zu meinem Punkt 4, nämlich: Was macht eigentlich in diesem ganzen Getöber der IWF und wie stehen die Mitglieder, die maßgeblichen Mitglieder des IWF? Das will ich an der Schröder-Reise, der hat sich das ja nicht nehmen lassen, in dieses Land zu fahren jetzt letzte Woche, einfach noch ein bisschen erläutern, wie die sich da aufführen. Nach inoffiziellen Schätzungen von IWF-Experten bräuchte Argentinien eine Geldspritze von 60 bis 70 Milliarden Dollar, um wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist bei der derzeitigen Weltwirtschaftslage nicht drin. Argentinien bräuchte eine Geldspritze von 60 bis 70 Milliarden Dollar und das ist bei der derzeitigen Weltwirtschaftslage nicht drin. So fasst ein Zeitungsbericht aus der Financial Times den Standpunkt des IWF zu Argentinien zusammen. Die zuständigen Figuren im IWF haben mit dem Befund da nicht mehr Kredit verlängern, Kredit aufrechterhalten. Folgendes Urteil gefällt, nämlich dass der Kredit, den Sie dort durchaus vergeben könnten, das gar nicht leistet, was Sie eigentlich mit ihm erreichen wollen. Es ist nämlich entgegen einer beliebten Ideologie nicht so, dass der IWF deswegen Kredite vergibt, um den Anlegern in der Wall Street ihr Vermögen zu sichern. Das ist eigentlich mehr, wenn man so will, eine Ideologie zu der IWF-Kreditvergabe, die sich bereits auf die gegenwärtige Lage des IWF-Kredits bezieht. Jemand, der sagt, dieser Kredit stopft doch nur die Taschen der Spekulanten in Frankfurt und New York. Der hat ja eine Vorstellung davon, was dieser Kredit stattdessen leisten sollte. Und dass er stattdessen leisten sollte, ist eben nicht bloß, private Geldanleger reicher zu machen, denen ihr Vermögen zu sichern, sondern dabei auch und wesentlich die Funktion dieses Kredits zu sichern, die privaten Anleger mit seiner Vergabe erfüllen sollen. Es hat ja keiner was dagegen, dass die Wall Street und die Frankfurter Börse sich an Argentinien eine goldene Nase verdienen, wenn das die Tatsache, dass sie das tun, gleichzeitig ein Mittel ist, an Argentinien zu einem nützlichen Mitglied der kapitalistischen Weltwirtschaft zu machen. Der Vorwurf, die würden bloß an Argentinien verdienen, kommt ja überhaupt nur deswegen auf, weil die andere Seite des Kredits vermisst wird, nämlich die gedachte nützliche Funktion, Volkswirtschaft als Anlagesphäre insgesamt sichern und erhalten. Wie gesagt, dass dieser Vorwurf, der IWF vergibt den Kredit ja bloß für die Hänger an der Wall Street, ist eigentlich die Ideologie zur gegenwärtigen Lage, aber nicht der tatsächliche Grund, aus dem der IWF bislang Kredit vergeben hat und auch nicht der Grund, weswegen er ihn jetzt verweigert. Gedacht ist dabei schon immer daran, dass das, was der IWF Überbrückungskredit oder Standby-Kredit nennt, den Weg bereiten soll für die Wiederanlage von privatem Kapital. Dabei ist erstens mal unterstellt, dass jede Menge Vermögen auch bei den Gläubigern vernichtet wird. Da gibt es Umschuldungsaktionen, Neuberechnungsaktionen, aber das Ganze unter der Maßgabe, der IWF sichert mit seinen Kreditüberbrückungsmaßnahmen sowas wie das Weitergehen der Geschäftsfähigkeit und der Benutzbarkeit dieses Landes. Diese Leistung, genau diese Leistung, es gesteht der IWF der Sache nach ein, wenn er sagt, in diesem Fall macht das nicht mehr, traut er offenbar seinem Kredit nicht zu, er setzt gar nicht mehr darauf, dass auch eine Summe von 60 bis 70 Milliarden tatsächlich ein Hilfsmittel wäre, so ist es ja gedacht, um die kapitalistische Benutzbarkeit Argentiniens in der gegenwärtigen Lage seiner Verschuldung sicherzustellen. Vielmehr, das ist ja die andere Seite, die der IWF-Kredit der Sache nach auch immer an sich hat, sieht er die Sache offenbar so, dass dadurch bloß neue Schulden aufgetürmt würden, dem argentinischen Staat also neue Kreditverpflichtungen aufgemacht würden, die es dann erst recht nicht bedienen kann. Und dieser zusätzliche Kredit würde dann den Schuldenstatus von Argentinien gar nicht verbessern, sondern unterm Strich gesehen eher verschlechtern. Der IWF schlägt sich also quasi auf eine Seite seiner Kreditvergabe, die sie bisher auch immer schon an sich hatte. Auch bisher war das ja immer schon so, dass wenn der IWF ein Land aus politischen Gründen kreditiert, also in die Bresche springt, wenn die Privaten nicht mehr wollen, damit dem Land zusätzliche Zahlungsverpflichtungen aufgemacht sind. Kein Land kriegt ja was geschenkt, sondern kriegt es auch nur geliehen und muss die ebenfalls mit Zins und Zinseszins bedienen, genauso wie alle privaten Kredite auch. Diese Seite des Kredits ist aber bislang immer quasi abgewogen worden gegen die andere Seite, nämlich die nützliche Funktion, das Land als Quelle kapitalistischer Erträge zu erhalten und darüber eben in der Summe dann doch wieder mit bestimmten Streichungen und Abwerten in der Summe alle Kredite irgendwie als Kapital zu sichern. Insofern ist diese IWF-Maßnahme schon in gewisser Weise etwas spektakulär, weil sie erstmalig das Eingeständnis enthält, dass eine ständige Ausweitung und Vermehrung von Schuldforderungen im Kreditüberbau mehr zu einer Gefährdung der Bedienbarkeit von Kredit beiträgt, als ihren Fortgang zu sichern, und aus diesem Befund in diesem Fall eben mal den Schluss zieht zu sagen, dann müssen wir eben mal das Gegenteil machen, dann müssen wir tatsächlich mal abrechnen. Streichen, nicht verlängern, kaputt gehen lassen und dann schauen, was passiert. Das ist deswegen, dieses Eingeständnis, will ich es mal nennen, des IWF, dieser Befund über die Resultate seiner eigenen bisherigen Politik der letzten 20 Jahre, seit der großen Brasilien-Krise. Dieses Eingeständnis ist deswegen zugleich auch ein Urteil über die Lage des Kredits auf der Welt insgesamt. Das drückt das Zitat aus mit dem lapidaren Hinweis, bei der derzeitigen Weltwirtschaftslage nicht drin. Offenbar sehen die zuständigen Figuren im IWF die Sache so, dass ohnehin schon ziemlich viel wackeliger Kredit unterwegs ist, ohnehin schon ziemlich viel unbedienbare Schulden bei allen möglichen Banken und Staaten sich so aufhäufen. Und er sieht in dieser Lage keine nützliche Funktion da drin, da noch was drauf zu tun, zumindest nicht, wenn dann nicht noch ein gewichtiger zusätzlicher Grund dazukommt. Das sage ich jetzt nur in Klammern, weil manche von euch vielleicht mitgekriegt haben, dass der IWF in den letzten Wochen gerade in der Türkei anders entschieden hat. Und da liegt auch ganz offensichtlich ein politischer Grund vor für diese Entscheidung und eben nicht einer, der sich aus der Beurteilung der Kreditlage in der Weltwirtschaft ergibt. Insofern ist die ganze Aktion des IWF erstmal rein negativ. Und das ist ganz ernst zu nehmen, negativ wirklich in dem Sinne, dass man gar nicht sagen kann, dass diese Maßnahme für sich mit irgendeiner Berechnung verbunden wäre. Da mögen sich jetzt hinterher alle möglichen Berechnungen dran knüpfen. Da will ich auch dann noch ein paar Worte zu sagen. Bloß dass die Maßnahme selber verdankt sich erstmal gar keiner Berechnung, sondern bloß einem negativen Urteil über die bisherige Funktion, die der IWF in dieser ganzen Abteilung des zwischenstaatlichen Kreditvergebens gespielt hat. Das heißt aber, und das ist die zweite Seite davon, nicht, dass Argentinien deswegen in irgendeiner Weise aus der IWF-Aufsicht entlassen wäre. Der Punkt ist nicht der, dass der IWF jetzt sagt, also von uns kriegt ihr nichts mehr, jetzt macht doch, was ihr wollt. Sondern das Interessante ist, dass dieser Beschluss, dass der IWF nichts mehr kriegt, einhergeht mit dem Festhalten daran, dass es Argentinien überhaupt nicht zusteht, jetzt von sich aus in irgendeiner Weise darüber zu entscheiden, wie seine zukünftige Kreditbedienung geht oder nicht geht. Es ist nämlich nicht so, damit ist der Beschluss des IWF nicht zu verwechseln, dass das Interesse an Argentinien als Wirtschaftsstandort entfallen wäre. Der Befund über Argentinien ist nicht, dieses Land wird abgeschrieben, es ist uns jetzt egal, was da in Zukunft passiert. Sondern der Befund ist erstmal wirklich bloß der, und der ist ja für sich eben die ganze Härte, dort muss mal ordentlich was gestrichen, dort muss mal ordentlich was entwertet, als Schulden aus dem Verkehr gezogen werden. Und erst wenn das gelaufen ist, kann man sehen, was sich dann mit und in diesem Land noch machen lässt. Man muss sich also auch nicht sehr wundern darüber, dass man darüber nicht allzu viel erfährt. Man darf sich das durchaus so vorstellen, dass der IWF dann nach einer neuen Methode sucht, etwas abzuwickeln, was er bisher noch nicht abzuwickeln hatte. Das sollen sie dann mal machen, und wenn sie die gefunden haben, werden sie sie einem schon mitteilen. Vortragen tut der IWF das übrigens genauso, wie er auch bislang immer seine Politik gegenüber den Ländern vorgetragen hat. Die Schwierigkeiten in Argentinien sind zum größten Teil hausgemacht, und darum müssen sie auch dort bewältigt werden. Der IWF bietet hierbei seine Hilfe an. Ken Rogoff, Chefökonom des IWF. Das ist eben genau dieser festgehaltene, beinharte Standpunkt. Wenn in Argentinien Kredit kaputt geht, hat der argentinische Staat versagt. Er ist haftbar für die Folgen und Wirkungen. Er ist also zuständig für das Runterrechnen, für das Neudefinieren dessen, was in Argentinien noch zu machen ist. Und dabei bietet der IWF freundlicherweise seine Hilfe an. Man merkt also, dass dieser Vorwurf, der im Zitat 1 ausgewalzt wurde, dort habe Misswirtschaft gehandelt, dort hätten Leute in ihre eigenen Taschen gewirtschaftet, dort wollten sich nur welche ihre Pfründen sichern, statt ordentliche Wirtschaftspolitik zu machen, dass dieser Vorwurf einen sehr praktischen Hintergrund hat. Er übersetzt quasi den Standpunkt der Aufsichtsmächte gegenüber Argentinien. Was dürfen die und was dürfen die noch? In die moralische Sprache des Zeitungsschreibers drückt als Verfehlung des Staates aus, was jetzt von ihm verlangt ist, dass er sich eben dazu bekennen soll, dass sein ganzes Wohl und Wehe davon abhängt, ob er es jetzt hinkriegt, sich in die Rolle einzufinden, die er in Zukunft noch in der Weltwirtschaft spielen kann. Wie das gehen soll, weiß niemand. Aber dass das der Auftrag ist, der an Argentinien erteilt werden muss, da sind sich alle hundertprozentig sicher. Also wird von Argentinien ein haltbarer Wirtschaftsplan verlangt, und lauter so ein Unsinn. Es wird so getan, als wäre er noch in der Lage, zu sowas wie einen Haushaltsplan aufzustellen und Ähnliches. Worauf es ankommt bei diesen Forderungen, ist weniger der Gehalt der Pläne, die dort dann aufgestellt werden, sondern die Bekundung des unbedingten Willens des argentinischen Staates, sich weiterhin den Kriterien der Weltwirtschaft zu unterwerfen. Und dieser Wille wird eben mit solchen IWF-Forderungen getestet und eingefordert. Ja, und deswegen möchte ich zum Schluss, wie ich denn das jetzt, euch nicht vorenthalten, wie unser Bundeskanzler das sieht. Drei Zitate. Argentinien und Deutschland verbinden lange freundschaftliche Beziehungen. Der Besuch in dem krisengeschüttelten Land sollte nicht zuletzt das Zeichen geben, das ist also die Presseerklärung der Bundesregierung zum Thema. Der Besuch in dem krisengeschüttelten Land sollte nicht zuletzt das Zeichen geben, dass Deutschland einen guten Freund in der Not nicht im Stich lässt. Argentinien soll dabei unterstützt werden, aus eigenem Antrieb aus der Krise zu finden. Aber hallo. Bundeskanzler Schröder sagte, er habe dem Präsidenten deutlich gemacht, um Investitionen deutscher Unternehmer zu erhalten, Unternehmen zu unterhalten, dürfe es in der argentinischen Wirtschaftspolitik nicht zu Protektionismus kommen. Bundeswirtschaftsminister Müller sagte, man weiß hier, dass die Probleme in Argentinien selber geschaffen wurden und dass deshalb auch eine argentinische Lösung geschaffen werden muss. Deutschland werde prüfen, inwieweit Hermes-Bürgschaften für Argentinien wieder aufgenommen werden könnten. Er habe der argentinischen Regierung angeboten, gemeinsam in Deutschland Investoren für das Land zu suchen. Jetzt wörtliches Zitat: Es ist aber wichtig, dass Investoren aus dem Ausland Investoren bleiben und nicht zu Gläubigern werden. Das ist wirklich zusammengenommen an Frechheit nicht zu unterbieten. Über? Habe ich untergesagt? Nicht zu überbieten. Ja. Das ist die einzige Art und Weise, wie die Weltwirtschaftsführer zur Kenntnis nehmen, dass dort ein ganzes Land samt Insassen in den Ruin gewirtschaftet worden ist, mit ihrer aktiven Beteiligung und ihrer aktiven Unterstützung. Der einzige Schluss, der aus diesem Produkt kapitalistischer Geldanlage fällig ist, ist: Alles muss geschehen, alle an diesen kapitalistischen Geldwirtschaften Beteiligten, erstens die Macher, aber natürlich auch die Untergebenen, diejenigen, die als Volk für dieses Projekt zur Verfügung zu stehen haben, sollen sich darin fügen, dass es eine Alternative zu dieser Wirtschaft nicht gibt. Und wenn es die schon nicht gibt, dann sollen sie sich eben auch alle Ansprüche abschminken, die über das hinausgehen, was ihnen die Weltwirtschaft an Lebensmitteln noch zugesteht. Das heißt heutzutage Hilfe. Damit bin ich fertig. In was? In Euro am Platz. Ich hab die heutigen Devisenkurse nicht gelesen. Wie steht da drin? 0,87. Hat jemand Taschenrechner da? Ich weiß es nicht. Naja, sind halt 140 Milliarden Dollar, sind ungefähr 160. Weil die Verschuldung in Deutschland ist ja über 2 Billionen, nicht? Ja, wir dürfen das ja auch. Ich würde das auch nicht verwundern. Nein, das ist eben der ganze Unterschied und deswegen kann der Schröder auch so unverschämt auftreten. Das ist der Unterschied zwischen einem Land, das wollte ich erläutern, dessen Verschuldung darauf beruht, dass auswärtige Geldgeber an dem Land verdienen und das Land unterm Strich immer mehr Reichtum nach außen abfließen lassen muss, dass es am Ausland verdient. Und einem Land wie der Bundesrepublik oder Europa, dass, weil es immerzu Überschüsse aus dem Weltmarkt hereinholt und zweitens inzwischen über ein Kapital verfügt, das überall auf der Welt Geld für Deutschland verdient. Dafür ist ja das Argentinien ein wunderschönes Beispiel. Die Deutsche Bank, nicht nur die, auch die Dresdner, verbucht einen nicht geringen Teil ihrer Bilanzen als Einkünfte aus Argentinien. Also hat der deutsche Staat in den Einkünften der Deutschen Bank, nicht nur aus Argentinien, aber auch aus dort, eine zusätzliche Einnahmequelle. Also ist Deutschland um ein solches Stück mehr kreditwürdig, kann mehr Schulden machen, wie die deutschen Banken an Ländern der dritten Welt wie Argentinien Geld verdienen. Und diese Stellung der deutschen Währung in der Welt, die spiegelbildliche Stellung zu der argentinischen Währung, ist der Grund dafür, warum bei uns die Frage nie aufkommt. Da kommt schon manchmal die Frage auf, sind die Schulden zu viel? Aber die Frage, wird aus den Schulden ein Bankrott, kommt nicht auf. Weil ein Bankrott immer ein Verhältnis nach außen ist, gegenüber auswärtigen Gläubigern auch nie ein internes Verhältnis zwischen dem Staat und den Kreditgebern, die ihn in D-Mark kreditieren. Gemessen an dem, was an Devisen um die Welt wird und was noch gebunden ist an Dienstleistungen und Waren, das sind 2% des ganzen umlaufenden Geldes. Ich denke, wir sind gar nicht so weit davon entfernt, so etwas auch für uns möglich zu halten, wenn das nämlich wieder in den Kreislauf hineinkommen soll und nicht dort Geld verdienen dadurch, dass eben in anderen Ländern die Währungen so sind, dass man durch den Unterschied verdienen kann. Ich meine, dass der normale Mensch durch diesen Sachverhalt ganz anders betroffen ist, als Sie das sagen. Ich meine nämlich, dass der normale Mensch dadurch betroffen ist, wie die argentinische Bevölkerung davon betroffen ist, nämlich so, dass er die Erträge der Unternehmen mit seiner Arbeit mit erwirtschaften muss, mit denen die Wirtschaftskraft des Landes stärken, auf deren Grundlage der Staat sich verschuldet. Insofern würde ich mir nicht so fürchterlich viel Sorgen um die Höhe der Schulden machen. Was ich ausführen wollte, war, dass was an Argentinien deutlich wird, ist doch, dass gerade die Unterordnung jedes Stückchen Lebensunterhalts unter den Zweck, Geldüberschüsse zu erwirtschaften, auf der einen Seite lauter kapitalistischen Reichtum hervorbringt und auf der anderen Seite lauter Armut produziert. Und da unterscheiden sich Argentinien und Deutschland überhaupt nicht. Worin sie sich unterscheiden, ist die Stellung, die die Nation in der Weltwirtschaft bei dem gleichen Projekt hat. Wir sind doch alle involviert in dieses System. Jeder hat sein Konto irgendwo. Das Pro erfüllt ein bisschen drauf und erkriegt Zinsen. Das sind doch Gelder, die von unseren Sparkonten dort hinwandern, damit die Zinsen erarbeitet werden können. Denn wer tut es denn sonst? Wir sind doch alle daran beteiligt. Haben wir irgendwas unternommen dagegen, dass wir sagen, wir wollen keine Zinsen haben? Heute ist noch etwas in der Zeitung. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Aber bei der Art der Beteiligung, da wird es auch ein bisschen Unterschiede geben. Das ist auch wohl ein kleiner Unterschied, ob man auf den Notfroschen nun 2% von der Sparkasse bekommt oder ob Zinsen sowas bedeuten wie einen Überschuss erwirtschaften, von dem ein Kapital sich vermehrt. Also beteiligt in dem Sinne an der Ausbeutung, weil ich 2% von der Sparkasse bekomme, bin ich noch niemals in der Stellung, dass ich nun einen Überschuss bekomme, der quasi mich nicht reinsetzt davon, trotzdem Diener eben halt des Kapitals zu sein. Ich bin auch nach wie vor dann abhängig auch davon, eben halt, wie Marit sagte, für den Staat und seine Unternehmen zu arbeiten. Das kann man doch nicht als eine Beteiligung an einem weltweiten Ausbeutungssystem irgendwie hinstellen, von dem ich dann eben halt meine 2% kriege, sprich 50 Mark im Jahr. Ich würde das 2%, die sind auch dazu da, dieses zu treiben. was Sie da bekommen an 2%, das ist ja nicht das, was die Bank erwirtschaftet. Die erwirtschaftet mehr Prozent mit Sicherheit und steckt sie sich ein. Wissen Sie, was ein Vorstand von der Deutschen Bank inzwischen pro Monat bekommt an Gehalt? Das kann er sich nur erwirtschaften, dadurch, dass er solche Prozente einnimmt. Wissen Sie das? Wie das ist? Leistet ja auch mehr als man. Was kann man sich vorstellen? Ja, wofür wollen Sie jetzt plädieren? Für das gleiche Einkommen von Bankangestellten und Bankvorständen? Das ist nur ein solch Unterschied von einem Bankangestellten oder von einem Aufsichtsrat von einer Bank, die eigentlich ein Organismus sein müsste, wie das Blut im menschlichen Körper, dass sie das sozusagen zur Verfügung stellen. Aber die bedienen sich selber und die bedienen sich mit über 1 Million in einem Monat. Das muss also um das nochmal zu erläutern, ich wollte schon betonen, dass dieses Bild der Bank als Geldversorger der Gesellschaft ein bisschen an dem vorbeigeht, was Banken sind. Das habe ich vorhin angedeutet, als ich gesagt habe, die Vorstellung der Bank als Dienstleistungsunternehmen geht ein wenig an der Sache vorbei. Banken sind Kapitale, deren Geschäft hat den Zweck, dass das Kapital, was dort als Bankkapital existiert, mehr wird. Und jeder Kredit, den die Bank vergibt, auf den zieht sie Zinsen überhaupt bloß deswegen, weil sie bei sich das Geld der Gesellschaft konzentriert versammelt und weil sie in diesem Kredit deswegen über eine Macht verfügt. Und die Macht, über die sie da verfügt, ist die Macht des Geldes. Und diese Macht des Geldes ist erstmal eine Sache, da muss man auch mal sagen, die hat nicht die Bank erfunden, sondern die ist vom Staat so eingerichtet. Wenn es so ist, dass alles und jedes, was es in dieser Gesellschaft an Produktions- und Konsumptionsmitteln gibt, überhaupt nur dadurch für irgendjemanden nützlich ist, dass er ein bestimmtes Quantum von diesem Ding Zugriffsmacht hat. Und je mehr er davon hat, desto besser geht's ihm. Wenn das so ist, dann ist es auch konsequent, dass die Institute, wo sich dieses Geld versammelt, eine gesellschaftliche Macht sind, die sollen das sein. Und in ihrer Macht liegt es deswegen, und das ist überhaupt kein Vergehen gegen ihren Zweck, sondern ist der ganze Inhalt von ihrem Zweck. In dieser Macht liegt es deswegen, die Leute, die Geld brauchen, das können Kapitalisten, das können Staaten, das können Leute, die jetzt sich ein Auto kaufen wollen sein, daraufhin zu begutachten, ob die mit ihrer Geldquelle für die Vermehrung des Bankkapitals taugen oder nicht. So, und wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann hat sie damit einen rechtlichen Anspruch auf einen Teil des Ertrags, und dieses sich Beteiligen am Ertrag, das wollte ich vorhin sagen, als ich gesagt habe, das ist ein Rechtsverhältnis. Das hat nichts damit zu tun, wie wir tun uns zusammen und machen gemeinsam was, du hast die Produktionsmittel, ich habe das Geld und dann teilen wir uns das Ergebnis. Das ist nicht der Witz, sondern der Witz ist, dass die Bank, wenn sie Kredit vergibt, von vornherein, bloß weil sie das Geld hat und der andere nicht, den Kreditnehmer verpflichtet, unabhängig davon, wofür er verfügt, der Bank einen Teil davon abzugeben und den Kredit zurückzuzahlen. So produziert die Bank Kapital. Und dass übrigens Bankvorstände deswegen privat sehr viel Geld verdienen, das ist auch konsequent. Weil sie sind doch die Repräsentanten dieser Macht. Wir sind die Repräsentanten eines Instituts, das tatsächlich in dieser Gesellschaft ermächtigt ist, quasi von Staats wegen ermächtigt ist, über das Gelingen und Misslingen von Produktion zu entscheiden. Und das sind sie deswegen, weil das Geld in dieser Gesellschaft über sowas entscheiden soll. Das sollte man nicht auseinandersortieren, wenn alles gut zusammenpasst und die Bank Kredite gibt und andere Leute können dann was produzieren, ist es gut. Und wenn alles schief geht und sie kündigt den Kredit, dann ist es schlecht. Der Kredit hat nicht die beiden Seiten, sondern ist von Anfang an ein Bereicherungsmittel an jedem anderen gesellschaftlichen Zweck, weil er eben in der Bereitstellung dieser einzigen Macht besteht, die in dieser Gesellschaft was gilt. In einer vernünftig organisierten Gesellschaft würde man nie drauf kommen, eine Bank einzurichten. Warum denn? Wozu denn? Ich wollte das im Moment nochmal auf Argentinien erweitern. Argentinien, also ich finde die Vorstellung falsch, dass es an den Banken nicht zu viel von Argentinien verlangen, dass es jetzt den Argentinien so schlecht geht. Früher hat der argentinische Staat das Geld haben wollen. Er hat es haben wollen für seinen kommunistischen Aufbau, den kommunistischen Aufbau werden. Das ist durch die internationale Konkurrenz baden gegangen. Jetzt wird das argentinische Volk haftbar gemacht. Das wäre es aber übrigens auch bei Erfolg haftbar gemacht worden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass hier eine Sonnenschein herrscht, und, nur weil das Geschäft in Deutschland prima läuft. Ich finde, Sie haben einen Teil ganz ausgelassen, und das ist die Bevölkerung. Sie haben gesagt, die sind betroffen und die kommen gar nicht mehr Geld mehr an. Das ist ja beschränkt worden, nicht? Sie haben ja wöchentlich noch etwas abgeben können. Aber die haben sich inzwischen selber organisiert. Ich weiß nicht, ob das Ihnen bewusst geworden ist, dass da Märkte organisiert werden mit anderem Geld. Das hat mit dem Geld nichts zu tun, das hat mit dem Dollar nichts zu tun. Sie haben Kredito, wie er heißt, eingerichtet und noch anderes Geld, und das funktioniert einfach fantastisch. Das ist weil Geld nur eine Vereinbarung zwischen den Menschen ist. Das muss man sich klar machen. Und wenn wir uns das wirklich vor Augen führen, Geld ist eine Vereinbarung zwischen den Menschen. Und das hat eigentlich überhaupt nichts mit der Bank zu tun. Also Geld ist keine Vereinbarung zwischen den Menschen. Und zwar ich an dieser Vereinbarung nie beteiligt, muss ich immer ausdrücklich zu Protokoll geben. Wenn man das sich bewusst macht, dass es so ist, dann könnte man zu ganz anderen Forderungen. Nein, ich meine, erstens mal ist das Geld keine Vereinbarung zwischen den Menschen, sondern es ist ein ökonomisches Zwangsmittel. Das können Sie schon daran erkennen, dass es vom Staat imitiert wird und dass Sie eben nicht das Recht haben, sich Ihre Zettel beliebig zu drucken. Ich wollte mal was zu diesen Märkten in Argentinien sagen. Das wird schon so sein, und das ist ja auch klar, das wird schon so sein, dass wenn die staatlich organisierte und verfügte Geldwirtschaft zusammenbricht, dass den Leuten gar nichts anderes übrig bleibt, als zu gucken, wie sie mit den paar Ressourcen, über die sie selber als Individuen verfügen, irgendwie über die Runden kommen, also versuchen dann auch so eine Art von Tauschwirtschaft einzurichten. Das sicher gibt es das. Es ist nur was anderes, was ich ansprechen wollte. Ich wollte sagen, das ist eine offenkundige und trostlose Notmaßnahme von Leuten, denen gar nichts anderes übrig bleibt, und hat mit der Frage, wie soll denn eigentlich das gesellschaftliche Produzieren in Argentinien in Zukunft laufen, nach welchen Prinzipien und für wen und nach welchen Kriterien, überhaupt nichts zu tun. Die Leute, die solche Märkte organisieren, die verfügen doch gar nicht, und das ist jetzt kein Vorwurf an die, sondern erstmal bloß eine Feststellung, die verfügen doch gar nicht über die gesellschaftlichen Produktionspotenzen, die das Land, die in dem Land tatsächlich vorhanden sind. Die sind doch das Eigentum von Aktiengesellschaften, von großen Kapitalen und so fort. Und das ist ja auch nicht einfach so, auch in Argentinien nicht, dass Belegschaften einfach hingehen können, wenn ein Betrieb sagt, ich mache den Laden dicht, und sagen, ist uns doch egal, dann produzieren wir einfach weiter. Daran kann man sich das schon klar machen, dass der Zugriff auf die gesellschaftlichen Mittel der Produktion in Argentinien genauso wie hier dem normalen Menschen erstmal durch das Eigentum und durch das Geld verwehrt ist. Was der tauschen kann, sind bestenfalls kleine Unterabteilungen auf den Gebieten des privaten praktischen Bedarfs. Das hat auch mit gesellschaftlicher Produktion nichts zu tun. Wenn das weitergehen würde, wenn diese kleinen Gemeinschaften übereinkommen würden, was sie jetzt miteinander tauschen, das ist ein Mittel, mit dem man umgehen kann miteinander. Und mit dem kommt man auch weiter. Ich glaube, da täuschen Sie sich ein wenig über die Klassenverhältnisse in Argentinien. Das mag sein, dass die Bevölkerung... Ich verstehe nicht, wie Sie das rechtfertigen, dass Banken diese Macht brauchen und dass das gerechtfertigt ist. Andererseits sind Sie doch eigentlich auch immer am Fragen, ist das wirklich... Ich habe das nicht gerechtfertigt. Ich habe gesagt... Es ist ein Unterschied, ob man sich ein Bild von einer Bank macht, was deren nützliche Funktion eigentlich wäre, und dieses Bild dann quasi mit der Bank vergleicht und sagt, das macht sie ja gar nicht. Oder ob man mal versucht, sich klarzumachen, was der wirkliche Auftrag von Banken in dieser Gesellschaft ist und womit man es da also zu tun hat, wenn man mit einer solchen Institution konfrontiert ist. Und da finde ich es einfach ein bisschen harmlos, gerade angesichts des Vernichtungswerks, was der Kredit gegenwärtig da ins Werk ist, ein bisschen verharmlosend zu sagen, eigentlich ist doch eine Bank eine freundliche Geldverteilungsinstitution, da ist noch ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Nein, so sehe ich die Sache nicht. Sondern die Prinzipien, nach denen unsere Wirtschaft funktioniert, die sind genau dort, genau so zur Anwendung gekommen, wie sie auch hier gelten. Da hat keiner was versagt und was verkehrt gemacht. Das wollte ich sagen. Da hat nicht ein Bankvorstand sich ein Pflichtversäumnis begangen. Ja, das sehe ich auch. Aber ich denke schon, dass man das ganz gut mit Deutschland vergleichen kann. Durch diese großen Schulden, die Deutschland auf sich genommen hat, sind wir ja auch in einen Schwarzwald gekommen, der am Ende das gleiche Ergebnis haben kann wie das. Also man muss schon mal sagen, Ross und Reiter, wir sind da nicht reingekommen, wir werden dafür haftbar gemacht, das ist eine ganz andere Formulierung. Ich glaube, darf man noch einmal melden. Was wir ja momentan haben, die meisten Kriterien, das haben wir ja erst in den letzten Jahren gesehen, dass Deutschland keine Schulden mehr machen darf und die Eigentlichen sind gezwungen, wirklich keine Schulden mehr machen zu dürfen. Das heißt, das ist ja die gleiche Politik, die der IWF ja jahrelang aufgeführt hat in den kleinen Staaten. Der IWF hat ja nur Kredite vergeben, auch an Argentinien. Dass Argentinien spart, Argentinien hat ja auch gespart im Laufe der letzten Jahre. Durch dieses Sparen sind sie in der Rezession reingeraten, wie auch andere kleine Länder. Und das, was jetzt in Deutschland, Europa ja auch passiert, durch die Maastricht-Kriterien, ist ja auch Deutschland muss sparen, es gibt eine Rezession. Die Wirtschaft wird noch schwächer. Und da ist es durchaus vorstellbar, dass Deutschland genau das Problem bekommt wie Argentinien. Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich habe eine Frage an Sie. Was stellen Sie sich denn vor? Wer hat ein Interesse an diesem wirtschaftspolitischen Ende dieses Landes? Und ist das ein Ziel? Und wer wäre gewesen an den Wirtschaften? Ich würde die Frage nicht so stellen, weil keiner der politischen und ökonomischen Agenturen des Kapitalismus wünscht sich einen Misserfolg. Es ist nur so, dass die Ziele, die sie verfolgen, also das ganze Projekt zu sagen, man zieht eine Wirtschaft auf, die Gelderträge erwirtschaften soll, weitet sie nach Maßgabe dessen aus, wie viel Geld man sich dafür an Land holen kann, um das zu tun, produziert für einen Markt, der dann diese Zahlungsfähigkeit hergeben soll und stellt dann, das ist jetzt ganz allgemein gesagt, irgendwann fest, das tut er gar nicht. Und zwar genau deswegen, weil man selber so große Teile von ihm mit seinem Geldverdieninteresse in Beschlag belegt hat. Genau dieses Verhältnis führt notwendigerweise dazu, dass an allen Ecken und Enden dann auch mal das Geldverdienen nicht mehr geht. Es ist aber nicht das Argument, das will jemand, dass das so ist, sondern das ist die negative Seite, die offenbar alle Befürworter dieses Systems lässig in Kauf nehmen, weil sie an der positiven so fürchterlich interessiert sind. Das wollte ich eigentlich zwischendurch bei dem Übergang von dem ersten auf den zweiten Teil des argentinischen Programms dann nochmal am Schluss gesagt haben. Das ist ja gerade das Irre, dass keiner, also von denen oben erwarte ich es eigentlich auch nicht, weil die sind ja auf nichts anderes aus, als dass Kapitalismus sein soll. Aber auch von den Betroffenen, keiner aus diesen Wirkungen, diesen zerstörerischen Wirkungen dieses Systems einen Schluss zieht auf, oder die Frage aufwirft, Wie kommt es eigentlich periodisch dazu, dass es in einem System, in dem es um nichts anderes geht als um Geldvermehrung irgendwann mal immer wieder nicht geht? Sondern immer dann, wenn das passiert, werden Schuldige gesucht, Fehler entdeckt und das ganze, der ganze Scheiß, um mit Marx zu sprechen, fängt wieder von vorne an. Und deswegen meine ich, ist die Frage, wer ist an dem ökonomischen Niedergang von Argentinien interessiert, insofern verkehrt, als ich erstmal sagen würde, niemand. Aber bereichern wollten sie sich an ihm. Und zwar völlig gleichgültig dagegen, ob dieses Land diese Bereicherungssummen überhaupt hergibt. Und diese Gleichgültigkeit gegen die Wirkung ist das Prinzip. Und nicht die Absicht, ein Land in Grund und Boden zu wirtschaften. Und weil sie rücksichtslos und gleichgültig gegen die negativen Wirkungen ihres Prinzips sind. Deswegen fällt ihnen auch, wenn die Scheiße eingetreten ist, immer bloß wieder das Gleiche ein, nämlich, wie können wir das Gleiche besser machen? Es fällt ihnen ja jetzt auch schon wieder gar nichts anderes ein, als zu sagen, ja, wenn die bisherige Wirtschaftspolitik Argentiniens immer noch zu anspruchsvoll war, bezogen auf die Verwendung von Kredit, dann müssen sie eben noch weniger nehmen. Sie haben nicht die Vorstellung, also ich habe die Vorstellung, dass man auch ein Interesse daran haben kann, dass ein Land zugrunde geht, damit man zum Beispiel politisch-strategisch mal aufbaut. Das wäre insofern ganz unlogisch, weil der Ausgangspunkt dieses ganzen Projekts, das die letzten 10 Jahre gelaufen war, ja gar nicht eine Kritik am argentinischen Staat war, der würde groß was verkehrt machen. Das war ja gar nicht der Standpunkt, das ist ein aufsässiges Regime, das man erstmal knebeln und knechten muss. Das ist der Standpunkt, den man gegenüber der Sowjetunion damals gehabt hat, weil die ein anderes Wirtschaftssystem eingerichtet hat. Das ist ein Standpunkt, den man gegenüber dem Irak hat oder gegenüber Nordkorea, aber gegenüber Argentinien hat doch dieser Standpunkt gar nicht geherrscht. Also ich finde, dort, wo es den Standpunkt gibt, würde ich auch sagen, gibt es und würde an den erklären, wo es den hat es gegen der Ausgangspunkt bei Argentinien war ein durch und durch positiver. Liberalisierung, Privatisierung, Menem, der beste lateinamerikanische Staatsführer aller Zeiten. Man muss sich nur an die Zeitungsberichte erinnern, die damals, die heute auch noch wieder zitiert werden. Ja. Na, zu einer Scheidung kommt es allemal, ja. Aber das ist was anderes, als das Land abzuschreiben und mit ihm nichts mehr zu tun haben zu wollen und es dann vollständig neu aufzubauen. Das Irre ist doch, dass eine Scheidung zur Pflicht dieses Landes gemacht wird. Es soll bei sich neu sortieren, was eigentlich kapitalistisch lohnt, mit ihm zu machen geht. Und was es sich alles herausgenommen hat an sowieso nicht lohnenden Ausgaben und Nationalbetrieb. So gesehen wird das Land gar nicht, es gibt einfach nicht den Standpunkt, die haben dieses Land profitabel zugrunde gewirtschaftet. Und es gibt überhaupt nicht den Standpunkt, dann hören wir damit mal auf. Es gibt nicht den Standpunkt, dann hören wir damit auf. Sondern es gibt den Standpunkt, es ist jetzt die Aufgabe dieses Landes, dafür stehen diese absurden Forderungen, die sollen jetzt mal einen anständigen Plan vorlegen. Es ist jetzt die Aufgabe dieses Landes, etwas vorzulegen, was lohnt mit ihm zu machen geht und was es ansonsten alles lässt. Wem soll ich den denn machen? Das ist auch die entscheidende Frage. Also für die Regierung habe ich keinen. Aber wem sollte man denn diesen Vorschlag machen, bitte? Ich denke auch, wenn man es schon richtig denkt, ist es schon ein Vorschlag. Also ein, in Anführungsstrichen, Vorschlag, der ist Ihnen da wahrscheinlich ein bisschen zu abstrakt. War schon in meiner Kritik an diesen topfschlagenden Protestanten dort in Buenos Aires enthalten. Nämlich den, dass es theoretisch, was man praktisch sich daraus machen lässt, das weiß man ja dann erstmal nicht, aber theoretisch sehr unvernünftig ist, in einer Situation, in der sich praktisch erwiesen hat, dass die Unterordnung aller Potenzen der Arbeit und des Produzierens und das Geld dazu führt, dass tatsächlich eine ganze nationale Wirtschaft im Arsch ist. Dann zu sagen, nichts Schöneres könnte mir passieren, als dass die Geldwirtschaft wieder funktioniert. Es sind zwei Sachen, ob ich feststelle, und das ist ja blöd genug, jetzt habe ich halt, mir bleibt ja auch als normales Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft gar nichts anderes übrig, jetzt habe ich halt mein Sparbuch auf die Bank gelegt, weil das die Art und Weise ist, wie ich mir meine paar Kröten halt aufhebe, für Zeiten, wenn ich sie brauche, und jetzt stelle ich fest, die sind nicht mehr da. Das ist blöd genug. Daraus muss man aber nicht das theoretische Urteil verfertigen, dass ich noch aus der, also nicht von mir selber, aber von meinen Eltern aus der Zeit nach dem Krieg kenne. Die Währungsreform trifft immer die kleinen Sparer. Ja, das ist so. Währungsreformen treffen immer die kleinen Sparer, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Geld ein staatlich in die Welt gesetzter Rechtstitel ist, und wenn der Staat diesen Rechtstitel aus dem Verkehr zieht und da hat er die Hoheit und umschuldet und entwertet, dann betrachtet er halt die verschiedenen Bestandteile seines persönlichen Inventars sehr konsequent nach dem Gesichtspunkt ihrer Funktion fürs Eigentum. Und bei den einen sagt er, die sind als Eigentum ganz wichtig, die müssen nämlich weiter funktionieren, und da schaue ich, dass ich das Eigentum irgendwie erhalte. Und bei den anderen sage ich, naja, ob die jetzt noch über die Runden kommen oder nicht, irgendwie muss das schon laufen, aber so viel wichtig ist das auch wieder nicht. Hauptsache, bitte? 40 Mark. 40 Mark, genau. Hauptsächlich, die Produktionsmittel funktionieren wieder als Kapital, und dann bleibt den Leuten sowieso nichts anderes übrig, als wieder arbeiten zu gehen fürs Kapital. Das ist Währungsreform, und das ist das, was im Moment in Argentinien durch diese Verhältnisse eingeleitet wird. Und dass der Staat das macht, das ist nicht ein Vergehen an den berechtigten Ansprüchen der sparenden Menschheit, sondern es ist von seinem Standpunkt aus ein Urteil darüber, wofür die Leute in dieser Gesellschaft da sind. Die sind eben dafür da, um fürs Kapital zu arbeiten, und dafür brauchen sie nicht mehr als 40 Mark. Und das teilt der Staat ihnen auch noch mit. Und dann soll man diese Mitteilung auch mal zur Kenntnis nehmen und nicht immer unter dem Gesichtspunkt betrachten, eigentlich wäre doch der Staat dafür da, mir meine Gelderträge zu sichern. Und wenn er das nicht tut, dann sind Verbrecher am Werk. So, das wäre erstmal mein Vorschlag. Wenn ich in Argentinien wäre, würde ich versuchen, einen Flugblatt zu verteilen, wo ungefähr das drin steht. So, ob sich das jemand zu Herzen nimmt, habe ich nicht in der Hand. Aber das ist meine Kritik an dem, was die da machen. Die Währungsreform trifft immer den kleinen Sparer, ist das schlechteste Urteil, was man als Betroffener von dieser Wirtschaft fällen kann, was es überhaupt gibt. Weil es nämlich so tut, als müsste das Geld doch für den normalen Menschen da sein, wenn der Staat nur richtig dafür mit umgeht. Und das Geld ist nicht für den normalen Menschen da. Der ist fürs Geld da, das ist die Wahrheit. Aber die Gesetze sind doch, die Gesetze gibt es doch, die Gesetze gibt es doch längst, und die Gesetze sind nun mal anders. Die Gesetze heißen, das Geld soll entscheiden, wer was ist. Und die Leute, die das ganze Leben schon wenig verdient haben, die sind deswegen auch die, die es in der Währungsreform als erste verlieren. Und die im Kapitalismus Eigentümer sind und viel verdienen, bei denen bleibt deswegen auch logischerweise am meisten übrig. Warum ist denn jetzt eigentlich die Währungsreform das Schlimmste? Es war doch vorher schon genauso. Es ist doch absurd, dann zu sagen, es soll so weitergehen. Jetzt hat man schon das ganze Leben zu wenig verdient, jetzt verliert man auch noch das Wenige bei der Währungsreform, und dann soll es so weitergehen? Das ist der falsche Schluss. Ich auch. Das ist der Mann mit Brecht. Wenn ein Staatskonkurs verliert ja nicht nur der private Mann das Geld, sondern selbst die Großbanken und die Großkapitalisten. Ja, mir kommen die Tränen. Was du hier behauptest, wenn ein Staat pleite ist, ist das gesamte Guthaben Die Schuld ist verschwunden und das Guthaben ist verschwunden. Also ist es somit der kleine Bürger enteignet und der großkapitalistische Nomad enteignet, nicht nur der kleine Bürger. Also ich habe jedenfalls noch nie eine Währungsreform erlebt, wo am Ende der Währungsreform alle mit 40 Mark dastanden und der Großbankier, der Chef der Deutschen Bank, genauso sich an der Stempelstelle anstellen musste wie der wieder aus dem Krieg zurückgekommene Prolet. Diese Währungsreform ist mir unbekannt. Das liegt aber nicht am Geld, sondern es doch, das liegt am Geld. Dass die Bonzen, sage ich, vorher die Großkapitalisten die Immobilien haben und also das ist jetzt unlogisch, weil die Immobilien sind genauso wertlos, wenn schon alles wertlos ist. Das liegt daran, weil das Geld bloß dafür da ist, den Unterschied zwischen Eigentum und Armut zu messen. Im Ausland angelegt. Und das ist ja in etwa die gleiche Verschuldung, die der Staat hat. Nicht? Also, und das müsste man auch mal anschauen. Die sind ja nicht betroffen durch die Entwertung jetzt, weil sie ihr Geld im Ausland haben. Und zwar in Dollar. So ist es. Wenn ihr das stimmt, das Geld ist genauso weg, wie wenn eine Schuld liquidiert wird, dann ist das Guthaben auf der anderen Seite genauso weg. Ein Anteil Schuld entspricht einem Anteil Guthaben. Wenn ich diese Schuld wegnehme, ist das gleiche Guthaben auch verschuldet. Also diesen Streit möchte ich mir jetzt nicht einlassen. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu deinem letzten Punkt zum Thema. Ja. Mir ist klar, dass der Unterschied, dass das, was der Klient jetzt Neues gemacht hat, aber ein politischer Beschluss ist, er kann die Kreditwürdigkeit von Argentinien nicht retten, also lässt das und wartet ab. Es ist aber, ja, was ist jetzt wirklich der praktische Beweis von dem weiteren Umgang der Unterschied? Weil Entwertung, in dem Sinn, dass ganz viel von dem Kredit, der an ein Land gegeben worden ist, hat bei Indonesien genauso gegeben. Da ist ziemlich viel durchgestrichen worden, das internationale Reichtum. Das passiert jetzt hier auch. Da ist ja, der Unterschied ist erstmal überhaupt, dass er die Lage eintreten lässt, dass schlicht und einfach die innere Geldwirtschaft tatsächlich außer Funktion gesetzt wird und zweitens aber auch die Außenbeziehungen, die ganzen geschäftlichen Auslandsbeziehungen in außer Funktion gesetzt wird. Der Kredit, die Zahlungsunfähigkeit nach außen heißt ja auch, dass der Außenhandel im Wesentlichen nicht mehr stattfindet, weil der ganze Außenhandel läuft ja über Kredit. Und wenn die Banken des Landes keine Kreditlinie nach außen mehr haben, dann haben auch die Außenhändler keine Kreditlinie nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, der Unterschied ist erstmal wirklich der, dass er diese Lage eintreten lässt, dass er nicht sagt, es ist ein Unterschied, ob man sagt, da wird Kredit gestrichen. Das ist selbstverständlich auch bei Indonesien und Thailand und Südkorea so gewesen. Aber das Streichen hat eine, nach Möglichkeit zumindest, eine Verlaufsform anzunehmen, in der über die Aufrechterhaltung von aktuell zu bedienenden Kreditlinien die prinzipielle Geschäftsfähigkeit des Landes nicht in Zweifel kommt. Aber das Verlangen an Argentinien gibt es ja jetzt auch, dass die weiter sich ihre Geschäftsfähigkeit beherrschen. Ja, deswegen sage ich ja. Deswegen sage ich ja, dieses Verlangen hat einerseits etwas Absurdes, also du merkst dem Verlangen an, dass es gar nicht einer Kalkulation in Sachen gewusster Wirkung oder vermuteter Wirkung entspringt. Dass es gar kein Verlangen ist, das quasi einem Plan verdankt, wie ideologisch auch immer der sein mag. Da ein Plan verdankt, der heißt, wenn wir das machen, passiert das. Sondern dass dieses Verlangen sich wirklich zunächst mal darauf zusammenkürzt, Argentinien immer wieder jede Woche dreimal mitzuteilen, ihr müsst jetzt erstmal euch zu der Lage bekennen, ihr müsst jetzt erstmal beweisen in eurem Umgang mit dem Peso, in eurem Umgang mit dem Haushalt, dass ihr auch weiterhin zu euren Verpflichtungen steht und wenn ihr das für unsere Bedürfnisse ausreichend bewiesen habt, dann geht auch wieder was. Also diese Zicke da von diese Krüger, die hat das nochmal sehr schön ausgedrückt. Bitte? Ja, manchen darf bei man manchen, Frau, manchen Frauen stehe ich auch ausgesprochen feindlich gegenüber, das stimmt. Anderen wieder weniger. Das wird jetzt am Zitat geprüft. Das kommt auch nicht von den 12.01. Der Internationale Währungsfonds ist bereit, dem krisengeschüttelten Argentinien neue Kredite zu gewähren. Die Regierung muss dazu ein langfristiges Sanierungsprogramm vorlegen. Das sagte die stellvertretende Direktorin des IWF, Ann Krüger, am Freitag in Washington. Am Montag werde eine IWF-Delegation zu Gesprächen mit der Regierung nach Buenos Aires reisen. Der Dialog wird fortgesetzt, die Zusammenarbeit ist exzellent. Wörtliches Zitat. Wenn ein Programm formuliert sei, das Hoffnung mache, sei der IWF bereit, Hilfe zu leisten. Es sei zu früh zu sagen, wann die Verhandlungen über neue Kredite stattfinden können. Das ist der ganze Standpunkt. Und dieses, es ist zu früh zu sagen, wann die stattfinden können, das drückt genau das aus, dass sie gar nicht sagen, wir reisen jetzt dahin und dann reden wir, was ist unser Standpunkt, was ist euer, wie wickeln wir das ab, wie machen wir demnächst eine Konferenz mit den Gläubigern und Schuldnern und so weiter. Sondern die sollen erstmal schauen, wie sie die gegenwärtige Lage bewältigen. Der IWF schaut sich das an und wenn er zufrieden ist, was weiß ich nach welchen Maßstäben, dann läuft irgendwann wieder was. Und ich entnehme dem Ganzen nur das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie eine neue Lage geschaffen haben und jetzt es überhaupt erstmal darum geht, eine Methode neu zu entwickeln, wie man die abwickelt und dass sie das wollen. Das sagen sie schon jede Woche dreimal. Aber wie das gehen soll, also bis hin zu so Überlegungen, die ja auch von der stammen, man muss überhaupt ein ganz neues Konkursrecht für Staaten entwickeln und da muss man die privaten Gläubiger anders in Haftung nehmen als bisher und was weiß ich. Also deswegen mag ich da auch gar nicht drüber spekulieren, denen wird schon irgendwas einfallen. Aber wofür die auf jeden Fall plädiert ist, für das, was jetzt stattfindet. Ja, genau. Und was da stattfindet, ist, es werden etliche ehemalige Eigentumsansprüche, und das stimmt schon, das sind erstmal die kleinen, die werden durchgeixt, die gibt es nicht mehr, die sind keine Anwartschaft auf Dollars diesem Staat gegenüber, diese Leute werden ins Elend geschickt, es wird neue Sortierung gemacht, was es überhaupt noch so an Betrieben vielleicht als interessante Produktion in Argentinien gibt. Das Erste, was dabei gestrichen ist, ist das lebendige produzierende Inventar. Die braucht es nicht mehr. Die werden halt in die Pampas geschickt. Das alles passiert längst. Und diese Vizepräsidentin nicht frauenfeindlich. Und das kommt von daher und nicht von den Genen, also damit auch die Klarstellung ist, das kommt nicht von dem XY, sondern das, ne, die ist halt der Charaktermaske, da scheint man aber auch mit XY sein zu können. Die sagt, warten wir mal ab, wann eine Lage auf diese Weise herbeigeführt ist, die wir nehmen können als, damit kann man jetzt wieder ein Geschäft machen. So, das ist eine Sorte Übung, die gehört zum System des Kapitalismus dazu. Entwertung zu dem Punkt, betreut an der Stelle sogar politisch zu vollziehen, wo es sich wieder zum Neueinstieg lohnt. Stimmt. Indiziert hat und gesagt, das und das habt ihr gemacht. Zum Beispiel mit der unsinnigen Subventionierung von Lebensmitteln aufzuhören, nur noch für den Export gefällig zu produzieren, wir müssen an den Wiesen rankommen, also mit Bibel zu verschlanken, wenn es überhaupt welche gab. Das als Programm dem Staat diktiert und das mit den paar Milliarden finanziert. Das, was die Marke schon gesagt hat, ist, die ganze Sache ist negativ. Das ist davon zeugt gerade die Absenz jeglichen Plan, jeglicher Vorschrift des IWF an diesem Staat, gepaart mit der Weigerung weitere Das hat ja auch nach der Seite hin das Realistische. Ich möchte mal wissen, welches Lebensmittelprogramm man in Argentinien streichen sollte. Denn der Kantonist, der da als Staatsbankrott abgewickelt wird, ist immerhin einer, der ist das Geschöpf dieser ehemaligen Richtlinien des richtigen Wirtschaftens nach kapitalistischer Regieanleitung. Der hat das doch genau gemacht mit seiner Privatisierung und mit dem, also wo immer diese Irrungswörter für stehen, Privatisierung, Liberalisierung. Was er da tatsächlich gemacht hat, ist doch, er stellt seine Staatsmacht ganz unter das Handbuch. Das, was sich geschäftlich lohnt in meinem Lande, ausweislich dessen, dass internationale Kapitalisten und solche, die es bei mir auch dazu bringen, daraus was machen. Soll das Einzige sein, was in meinem Land stattfindet. Und alles andere wird gestrichen als bloßer Zuschussbetrieb, bloß inflationärer Staatsbetrieb und so. Das hat Argentinien noch hinter sich. Jetzt ist das Ergebnis dieses modellmäßigen, modernen Weltmarktkapitalismus eine Runde gelaufen und hat eine Bilanz. Die Bilanz wird gnadenlos abgewickelt. Es ist tatsächlich so, dass da Lebensmittelprogramme, Schulprogramme und so weiter, die gibt es nicht, die man da einsparen könnte. Das ist ja auch immer das Absurde, wenn Sie jetzt gegenüber den Provinzen immer auftreten und sagen, die sollen sparen und die sollen streichen. Da fragt man sich immer, was sie an die sparen und streichen sollen. Bitte? Da ist übrigens durchaus was dran, ja. Ja, zu Recht. Haben Sie völlig recht, ja. Sehe ich auch so. Aber es ist ja auch so, dass der Schröder, das war ja auch ein Argument, auch darauf aufpasst, dass in Argentinien, wenn denn irgendwas eingerichtet ist, auch garantiert nach den gleichen Prinzipien wieder geht. Dass es da Leute gibt, die arbeiten gehen müssen, aber keine Arbeit finden und von daher in irgendwelchen Slums leben. Dann wird es wieder kapitalistische Betriebe geben. In diesen Betrieben werden sie hinstratzen und einen Lohn bekommen, wo jetzt schon feststeht, dass er nicht reichen wird. Es wird wieder Banken geben und auch entsprechende Leute, Funktionäre, die dieses Geschäft wieder besorgen. Es wird da einen Staat geben, der darauf aufpasst, dass das dann irgendwann wieder alles zusammenläuft, nach Möglichkeit so wie hier, da werden sie zwar nicht ganz hinkommen, aber das Prinzip soll gewahrt sein. Von daher sind die Parallelen sehr korrekt entdeckt. Und der Dreh- und Angelpunkt von diesem ganzen Kram, sozusagen der Hebel, wie das ins Werk gesetzt wird, das ist wahrhaftig das Geld. Da sind Sie zu Recht drüber gestolpert, ja, das stimmt. Das gibt mir rein formalistischen Anhaltspunkt, zwischendurch eine Ansage zu machen. Dass keine Zettel gibt, sage ich schnell die nächsten Termine an. Am Donnerstag im März ist es Donnerstag der 14.3. und im April der 18. Das sage ich deswegen jetzt schnell an, weil wenn uns nicht was dazwischen kommt, haben wir das Thema weiterhin am Laufen. Wir wollen im März die Frage aufwerfen, was ist es eigentlich, dieses regelmäßige Produkt marktwirtschaftlichen Wirtschaftens, die Krise. Wo kommt sie her, was ist sie und so. Und wir wollen im April, wie gesagt, wenn nicht was dazwischen kommt, uns ein bisschen die europäische und deutsche Krisen Bewältigungspolitik vorknöpfen. So, das war meine Ansage. Weiter. Etwas dazu sagen zu diesem Topfschlagen der Bevölkerung, das haben Sie vorhin ja auch erwähnt. Das ist ja wirklich ein Aufstand, der dort stand. Ja. Wir haben ja nur diesen Topfschlagenden Topf, oder könnte man sagen, die ganze Bevölkerung hat sich da aufgemacht. Und wir haben ein unbeschreibliches, auf den Straßen veranstaltet und haben einen Präsidenten nach dem anderen abgesetzt. Das finde ich ja gerade das Ärgerliche. Ich finde, wenn die Leute schon Aufstand machen und sich mit der Staatsgewalt anlegen, dann sollten sie es mit dem richtigen Ziel und mit richtigen Argumenten tun und nicht mit den Argumenten, die ich eben kritisiert habe. Ich habe überhaupt nichts gegen Aufstände, ganz im Gegenteil. Deswegen finde ich es ärgerlich, wenn Leuten angesichts der Lage, in die sie von ihrem Staat reingewirtschaftet worden sind und für die sie jetzt haftbar gemacht werden, nichts anderes einfällt, als zu sagen, sie wollen einen neuen Präsidenten, weil der alte macht's verkehrt. Ich wüsste, das ist alles. Weil die nicht gerecht sind, die haben mehr vor als das. Nämlich was? In dem Zusammenhang vielleicht an die Freunde des Geldes noch ein konstruktiver Vorschlag. Es gab neben diesen geldverdächtigen, topschlagenden Mittelständlern auch mal ungefähr eine Woche oder 10 Tage eine ganz andere Form des Widerstands. Das waren Menschen, die kein Geld hatten und trotzdem Hunger. Was ja im Kapitalismus eine ärgerliche Sache ist. Die haben einfach die Geschäfte geplündert. Haben also nicht die vereinbart und ein neues Geld gemacht, können sie nämlich gar nicht, sondern sind einfach reingegangen in die Geschäfte und haben sich genommen, was sie zum Leben brauchen. Jetzt sage ich, einerseits empfinde ich für diese Verabschiedung vom Geld eine gewisse klammheimliche Freude. Das ist schon was. Das ärgerlich, wenn das ganze Sache ist los. Die haben mit dem eigenen zu früh aufgehört. Die haben bloß die Produkte sich enteignet und nicht die Produktionsmittel. Das hätten sie machen sollen. Das ist der konstruktive Vorschlag.